Die Globalisierung hat den Handel intensiviert, den Austausch vereinfacht und die Welt kleiner gemacht. Was vorher schier unerreichbar fern schien, liegt nun in der Nachbarschaft. Das gilt auch kulturell. Verdrängtes steht vor der Tür und klopft an. Entfernte Regionen, zu denen durch die Vergangenheit belastete und ungeklärte Beziehungen bestanden, sind nur noch einen Post entfernt. Mir zumindest scheint es so, dass darin einer der zentralen Gründe liegt, wegen denen die Aufarbeitung des Kolonialismus in Deutschland endlich Fahrt aufgenommen hat. Wir sind ja durchaus ein sehr qualifiziertes Volk, was Erinnerungskultur anbelangt, gezwungenermaßen. Wir haben als Gesellschaft Erfahrung damit, nicht nur Nachfahren von Opfern, sondern auch von Tätern zu sein, die großes Leid über viele Menschen gebracht haben. Das macht uns nicht zu Schuldigen, aber es beschert uns die Aufgabe, uns mit der Vergangenheit und mit den Projektionen zu beschäftigen, die mit dem Kollektivbegriff Deutsch und Deutschland in verschiedenen Teilen der Welt verbunden werden. Zumindest dann, wenn wir uns mit dem Nachbarn austauschen wollen. Nun steht mit dem deutschen Kolonialismus ein ziemlich gründlich verdrängter Wiedergänger aus der Vergangenheit vor der Tür. Er liegt weiter zurück als der Nationalsozialismus, aber seine Auswirkungen sind gleichwohl auch heute noch groß. Und er ist ein gesamteuropäisches Kapitel und hat in einem Maße mit dem Selbstverständnis Europas zu tun, das wir uns nicht gern vor Augen führen. Einen kleinen Beitrag zum Dialog mit dem Nachbarn möchte die lange Nacht leisten. Sie schaut nach Ostafrika, erzählt von der kolonialen Herrschaft im heutigen Tansania, erzählt vom jahrelangen Maji-Maji-Krieg, den deutsche Kolonialtruppen mit großer Brutalität mit Afrikanern gegen Afrikaner geführt haben, berichtet vom heutigen Umgang mit dieser Vergangenheit in Deutschland und in Tansania mit erstaunlichen Erkenntnissen. Seien Sie gespannt auf die lange Nacht über den deutschen Kolonialismus in Tansania von Jochen Rack. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Sie erreichen mich wie immer unter langenacht@deutschlandfunk.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über Masken, mit denen wir uns verhüllen und hinter denen wir uns verbergen, mit denen aber auch etwas hervortritt, das wir sonst nicht sehen können. In der Urzeit des Menschen war man zumindest sicher, dass sich dabei Götter offenbaren. Seien Sie gespannt. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch in der Deutschlandfunk-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. November 2024. Im Berliner Humboldt-Forum eröffnet die Ausstellung Geschichten Tansanias. Es ist die erste Ausstellung eines ethnologischen Museums in Deutschland, die sich mit der deutschen Kolonialgeschichte in dem ostafrikanischen Land beschäftigt, das zu der Zeit, als die Deutschen unter Kaiser Wilhelm I. ihre Kolonialherrschaft begründeten, Tanganyika hieß und neben dem heutigen Tansania Teile Ruandas und Burundis umfasste. Die ersten Deutschen waren in den 1880er Jahren nach Ostafrika gekommen, um sich verspätet an der kolonialen Landnahme zu beteiligen, nachdem Briten, Franzosen, Niederländer, Spanier und Portugiesen schon den größten Teil der außereuropäischen Welt unter sich aufgeteilt hatten. We are now in a space where we have this colonial expansion where the Germans try to establish territory rule. Dieser Raum zeigt die Zeit der kolonialen Expansion, als die Deutschen die territoriale Kontrolle über Tanganyika zu erlangen suchten. And this was a very violent phase, as we all know. And it was a phase of. Es war eine sehr gewalttätige Phase der Geschichte mit zahlreichen Kriegen und dem Widerstand der einheimischen Bevölkerung. Die extreme Gewalt, die die Deutschen ausübten, zeigte auch die Zerbrechlichkeit ihres kolonialen Regimes und war Ausdruck der Schwäche. Man terrorisierte die Bevölkerung, die örtlichen Herrscher und Würdenträger, um alle diejenigen abzuschrecken, die nicht mit den Deutschen kollaborieren wollten. Christine Weber-Sinn, Mitarbeiterin am Ethnologischen Museum Berlin, führt Besucher aus Deutschland und aus Tansania angereiste Nachkommen der einst von deutschen Kolonialtruppen ermordeten Chiefs durch die Ausstellung. Koloniale Gewalt und Unterdrückung führte zum Widerstand der einheimischen Bevölkerung, erklärt sie. Tatsächlich herrschte in den ungefähr 3 Jahrzehnten der deutschen Herrschaft in Ostafrika fast immer Krieg. Am Ende unterwarfen die sogenannten deutschen Schutztruppen die regionalen Völker und etablierten ein koloniales Ausbeutungssystem. Die Einheimischen mussten Zwangsarbeit auf den Plantagen und Steuerabgaben leisten. Beutestücke und Trophäen aus Deutsch-Ostafrika, Skulpturen, Masken, Waffen, aber auch menschliche Gebeine wurden nach Deutschland gebracht. Viele der geraubten Objekte landeten auf dem Kunstmarkt oder kamen in die Sammlungen der entstehenden Völkerkundemuseen, wo sie noch heute zu finden sind. In der Berliner Ausstellung Geschichten Tansanias wird eine Lautenzither von Chief Mkwawa präsentiert, einem berühmten Anführer des Volkes der Hehe aus der Gegend des heutigen Südwest-Tansanias. These cultural belongings, they are witnesses of these wars and resistances. And there is a musical instrument which personally belonged to Chief Mkwawa. Diese Objekte sind Zeugen von Kriegen und Widerstandshandlungen. Das Musikinstrument hier gehörte Chief Mkwawa, der einen zentralisierten, starken Staat etabliert hatte. It was taken from him while he was hunted by German military in 1896. Deutsche Soldaten haben ihm das Instrument im Jahr 1896 abgenommen, als sie ihn verfolgten. Mkwawa, der heute in Tansania als Held verehrt wird, fügte den deutschen Schutztruppen im Jahr 1891 bei Lugalo eine verheerende Niederlage zu. 4 Jahre nach seinem militärischen Sieg beging er auf der Flucht vor den vergeltungssuchenden Deutschen Selbstmord. Mkwawas Urenkel war als Repräsentant der Hehe ebenso zur Ausstellungseröffnung in Berlin gekommen wie als Vertreter der Ngoni Chief Emmanuel Zulu Gama, den wir in dieser langen Nacht im Nationalmuseum von Dar es Salaam wieder treffen werden. Sein Großonkel Mputa Gama war im Maji-Maji-Krieg 1905 bis 1907 in Songea getötet worden. Dass die Nachkommen von den deutschen einst ermordeten Würdenträger ins Humboldt-Forum eingeladen waren, kann man, ebenso wie die Mitarbeit tansanischer Kuratoren an der Konzeption der Ausstellung, als Geste der Wiedergutmachung verstehen. Ausdruck einer Anerkennung deutscher Schuld und der Versuch von deutschen und tansanischen Forschern zu einer gemeinsamen Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit zu kommen. Während bis in die 1990er Jahre in den deutschen Völkerkundemuseen die aus der Kolonialzeit stammenden Objekte in exotisierender Abstraktion als Kunstwerke ausgestellt wurden, interessiert man sich seit einigen Jahren nun für ihre historischen und kulturellen Kontexte, erforscht ihre Provenienz und erzählt die mit ihnen verbundene koloniale Geschichte. Langsam löst sich die mit der deutschen Kolonialgeschichte verbundene Amnesie. These are the stories that were not told before in the archives. So while talking to the communities of origin, some of them who are present here. Die Geschichten dieser Objekte waren nicht überliefert. Man konnte sie erforschen, indem man die Gemeinschaften befragte, aus denen sie stammen. These objects had symbolic meaning in terms of the rituals, powers and connections to their identity. Die Gegenstände hatten eine symbolische Bedeutung in Ritualen und stehen für kulturelle Identität. Für die heutigen Gemeinschaften sind sie wichtige, lebendige Objekte. Some of these communities still knew that they lost something, but they didn't know where these collections were. Man wusste, dass sie fehlten, aber man wusste nicht, wo sie aufbewahrt wurden. Ungefähr 30 Jahre waren die Deutschen als Kolonialmacht im heutigen Tansania präsent. In den 1880er Jahren kamen sie als Vertreter der Handelskompanie nach Ostafrika und schlossen sogenannte Schutzverträge mit den einheimischen Herrschern ab, die sie dazu berechtigten, Zölle und Steuern zu erheben, eine Justiz und Verwaltung einzurichten, Siedlern, die Berge, Flüsse, Seen und Forsten zur beliebigen Nutzung zu überlassen, sowie bewaffnete Truppen ins Land zu bringen. Die prominenteste Figur der deutschen Kolonisatoren in Ostafrika war Karl Peters. 1884 hatte er die Gesellschaft für deutsche Kolonisation gegründet und im selben Jahr das Küstengebiet von Tansania erkundet. 1885 erhielt er von Kaiser Wilhelm I. einen Schutzbrief und verwandelte seinen Kolonialverein in die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft, DOAG. Als Reichskommissar für das Kilimandscharo-Gebiet bekämpfte er die Aufstände der einheimischen Bevölkerung und ließ ihre Anführer hinrichten. In dem von Eva Maria Schnurr und Frank Patalon 2022 herausgegebenen Buch »Deutschland, deine Kolonien«, das von Geschichte und Gegenwart einer verdrängten Zeit erzählt, wird sein Regime so charakterisiert. Peters war bald wegen seines Sadismus berüchtigt. Augenzeugen berichten, wie er junge schwarze Mädchen auspeitschen ließ, bis das Blut durch den Lendenschurz floss. Die Afrikaner galten ihm als Viecher, die nur zur Roharbeit geschaffen seien. Immer wieder ließ er Arbeiter verprügeln. 100 bis 150 Hiebe seien an der Tagesordnung, schrieb sein Adjutant nach Hause. Es ist kaum zu glauben, welche Angst die Leute vor Peters und seinen Leuten haben. Neben etlichen anderen ließ Peters die junge afrikanische Frau Jagodia, mit der er ein sexuelles Verhältnis unterhielt, und seinen einheimischen Diener Mabruk aufhängen. Die sozialdemokratische Zeitung Vorwärts nannte ihn daraufhin Hänge Peters und bezeichnete ihn als Scheusal, das frei von jeglichem moralischen Skrupel nur seine große Persönlichkeit auslebt. Karl Peters, den die Nazis als Held verehrten, steht exemplarisch für die blutigen Jahre der deutschen Herrschaft in Tanganyika, deren gewaltigste Herausforderung darin bestand, die Revolten der regionalen Bevölkerung zu unterdrücken. Den deutschen Handelsvertretern folgten deutsche Soldaten auf dem Fuß. Die letzte große militärische Auseinandersetzung, in die sie verwickelt waren, der sogenannte Maji-Maji-Krieg, fand in den Jahren 1905 bis 1907 statt und kostete, Schätzungen von Historikern zufolge, ca. 300.000 Ostafrikanern das Leben. Sie starben im Gefecht, aber auch durch Hunger und Krankheiten. In der Berliner Ausstellung Geschichten Tansanias zeugt von diesem Kapitel der Geschichte eine Tasche mit medizinischen Objekten, die 1905, 1906 als Kriegsbeute nach Berlin und 1907 ins damalige Königliche Museum für Völkerkunde kam. Ein auf den ersten Blick unscheinbares Objekt, das lange im damaligen Hauptkatalog unter der rassistischen und geringschätzenden Bezeichnung Sack aus Leder mit Utensilien eines Zauberers verzeichnet war. Die Geschichte dieser mit 96 Medizinartikeln gefüllten Tasche, Nkoba, ist eng mit dem Widerstand der ostafrikanischen Bevölkerung im Maji-Maji-Krieg verknüpft. Sie steht im Zusammenhang mit dem traditionellen indigenen Wissen und der Spiritualität der Communities im südlichen Tansania vor und während des Krieges. Ihr ursprünglicher Besitzer war als Heiler in Südtansania tätig. Unter den namentlich bekannten HeilerInnen wurde Kinjektile Ngwale Bukelo aufgrund seiner Prophezeiungen und der Zubereitung von heiligem Wasser, Maji, zu einer Schlüsselfigur im Widerstandskrieg. Der aus Wasser, Mais und Hirse gebrauten Medizin, die dem Krieg seinen Namen gab, wurden immunisierende Kräfte gegen Gewehrkugeln zugeschrieben. Als Kinjektile Ngwale 1905 von den deutschen Kolonialtruppen gefangen genommen und am 4. August desselben Jahres in Mohoho hingerichtet wurde, gelangte seine Medizintasche in den Besitz der Deutschen. Paola Ivanov, Wissenschaftlerin am Ethnologischen Museum Berlin, hat die Geschichte des Medizinbeutels und anderer in den Sammlungen des Museums befindlicher Objekte aus den Kolonialkriegen im Rahmen des sogenannten Humboldt Lab Tansania erforscht. Uns ging es zunächst darum, überhaupt zu thematisieren, dass es gewaltsam entnommene Objekte aus Tansania in Deutschland gibt, einschließlich einige Objekte, die noch aus der Kriegsbeute des Maji-Maji-Krieges stammen, bei dem mindestens 200.000 Tansanier, also Menschen aus Tansania, gestorben sind. Und das war eine Zusammenarbeit auch mit der Universität Dar es Salaam. Also da fanden sowohl kleine Feldforschungen statt seitens der Universität Dar es Salaam und eine längere künstlerische Forschung. Und daraus ist dann eine Ausstellung entstanden, die an zwei Orten in Dar es Salaam, im National Museum und in der Universität Dar es Salaam gezeigt wurde und dann im Maji Maji Memorial Museum in Songea in Zusammenhang mit dem Gedenktag für den Maji Maji Krieg in Songea im Süden Tansanias. Die Medizintasche aus Ostafrika ist ein Symbol für die von den Deutschen geraubten Kunst- und Kulturschätze. Eine Trophäe kolonialer Macht, an deren ethnologischer Bedeutung die Kolonialherren kein Interesse hatten. Ihnen ging es darum, die als ihren Besitz beanspruchten Gebiete in Afrika dem Deutschen Kaiserreich einzuverleiben und auszubeuten. Dabei hatten sie mit dem Umstand zu kämpfen, dass sie als Kolonialmacht eigentlich zu spät kamen. Denn die Aufteilung der Welt war unter den Kolonialmächten Großbritannien, Frankreich, Portugal, Spanien und den Niederlanden fast schon abgeschlossen, als Deutschland nach dem Sieg über Frankreich 1871 in der Riege der europäischen Großmächte aufrückte und nun auch seinen sogenannten Platz an der Sonne beanspruchte. Noch war die Welt nicht ganz verteilt. Noch manche Flur auf Erden hart gleich der Braut, die Hochzeit eilt. Des Starken will sie werden. Noch manches Eiland lockt und lauscht aus Palmen und Bananen. Der Seewind braust, die Woge rauscht. Auf, freudige Germanen! Von Felix Dahn schwülstig besungene Kolonialbraut, gemeint waren vor allem die Länder Afrikas, mochte sich der Zwangsheirat allerdings nicht umstandslos fügen. In Ostafrika wehrten sich als erste im Jahr 1889 die sogenannten Küstenleute, die enge Handelsbeziehungen mit dem Sultan von Sansibar unterhielten, gegen die deutschen Kolonisatoren. 1890 bis 1900 kämpften die Hehe im Südwesten des Landes unter ihrem Anführer Nkwawa gegen die deutschen Schutztruppen. Und in der Kilimandscharo-Region leisteten die Chaga unter ihrem Führer Mangi Meli Widerstand. Doch ist die Geschichte des deutschen Kolonialismus, der mit dem Ersten Weltkrieg endete, als Deutschland alle seine Kolonien verlor, weitgehend in Vergessenheit geraten. Nur wenige Bundesbürger könnten wohl die ehemaligen deutschen Kolonien in Afrika aufzählen. Deutsch-Südwestafrika, das heutige Namibia, Kamerun, das heute Teile von Kamerun und Nigeria umfasst, Togo und Deutsch-Südostafrika, das heutige Tansania. Durch den Versailler Vertrag von 1919 wurden die deutschen Kolonien unter Mandate des Völkerbunds gestellt oder an andere Kolonialmächte wie Großbritannien, Frankreich oder Japan übergeben. So verschwand auch die Erinnerung der Deutschen an die ungefähr 3 Jahrzehnte, die sie in den genannten Regionen geherrscht hatten. Am meisten ist wohl noch über den Völkermord in Namibia bekannt. Im Begriff Kolonialwaren wirkte noch eine Zeit lang die Erinnerung an brausenden Seewind, Palmen und Bananen nach. Aber im Geschichtsunterricht nach 1945 blieb die deutsche Kolonialgeschichte weitgehend unberücksichtigt. Das hat sich erst in den letzten Jahren im Zeichen der Postcolonial Studies geändert. Auch die Diskussion um die Restitution von geraubten Kunstwerken und sogenannten Human Remains, menschlichen Gebeinen, die von den Deutschen aus ihren Kolonien nach Deutschland gebracht wurden, fand zunehmende öffentliche Resonanz. In Berlin engagiert sich der 1951 am Fuß des Kilimandscharo geborene Nyaka Sururu Mboro für die Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte. In der öffentlichen Bewusstsein, ich werde sagen, ist sehr wenig. So viel es ist nicht. Aber die Menschen, die kriegen immerhin, weil zum Beispiel hier von Ort, wo wir stehen, jedes Jahr Ende Februar, wir machen einen Gedenkmarsch an Versklavung und Kolonialismus. Jedes Jahr. Und wir marschieren von hier durch die M-Straße zum Außenministerium und dann enden wir ein Humboldt-Forum. Und haben wir immer Stellen da, wo wir ganze Erklärung machen, was damals wirklich geschah. Die Umbenennung stand seit 1984 und war ich auch dabei. Es war das erste Mal, was das Wort Kolonialismus wurde hier in Berlin oder Deutschland gesprochen ist. Und haben wir damals dann so eine Erinnerung, 100 Jahre Berlin-Afrika-Konferenz. Mboro macht in Berlin auch Stadtführungen zum Thema Kolonialismus und hat sich für die Umbenennung von Straßen eingesetzt. Es gibt afrikanische Viertel, es gibt Straßen mit Namen von Ländern in Afrika, Städte, Flüsse oder Seen. Ich sage, oh, ist doch schön. Aber eine Kollegin von uns sagte zu mir, aber da es gibt auch sogenannte Pioniere, die Gründer von den Kolonien in Afrika, zum Beispiel Peters Allee, als ich gehört habe. Meine Knie war total weich, weil man kennt ihn, ich nicht, aber meine Oma und die anderen, die kannten ihn, der war so brutal, hat man ihn in Tansania Mkono wa Damu genannt, also blutiges Hand, aber war auch bekannt hier in Deutschland, Henge Peters. Dann haben wir gefordert, diese erste Straße, erste Mal, die Umbenennung. Seit 2024 heißt ein Teil der ehemaligen Petersallee nun Maji-Maji-Allee. Ein Zeichen dafür, dass es ein wachsendes öffentliches Bewusstsein für die lange verdrängte deutsche Kolonialgeschichte gibt. Mboro arbeitet mit dem Berliner Künstler und Aktivisten Konradin Kunze zusammen, der auch an der Suche nach Human Remains beteiligt ist. In Old Moshi, wo einst Mangi Meli gehängt wurde, hat er für ein dem Chaga Chief gewidmetes Museum eine Videoinstallation geschaffen. Wie die meisten Bundesbürger wusste Kunze, geboren 1977, nur wenig über die ehemalige deutsche Kolonie, ehe er seine erste Reise nach Tansania unternahm. Ich habe als deutsches Schulkind nichts über die Kolonien gelernt und dementsprechend auch überhaupt keine Berührungspunkte. Und hätte man mir was von Mangi Meli oder dem Maji-Maji-Krieg erzählt, hätte ich nur mit den Schultern gezuckt. Und das war lange, als hier auch schon Aktionen in Berlin liefen, als die Gedenkmärsche hier stattfanden, von die Mboro da mit initiiert hat, habe ich keine Ahnung davon gehabt. Und das kam erst, als ich selber mal nach Tansania gefahren bin. Und wir haben ein Projekt gehabt in Tansania, dass wir über das Goethe-Institut einen Theaterworkshop dort geben. Und erst dann, als ich dort vor Ort war, habe ich tatsächlich etwas über die deutsche Kolonialgeschichte gelernt. Das war 2008, 2009. Zum neuen Interesse an der kolonialen Vergangenheit trug auch die 2016 im Deutschen Historischen Museum in Berlin eröffnete Ausstellung Deutscher Kolonialismus bei, die von dem Anspruch geprägt war, die koloniale Ideologie offenzulegen, die von einem europäischen Überlegenheitsdenken geprägt war, wie es im Programm hieß. Die vielfältigen Herrschaftsbeziehungen reichten von lokal geprägten Allianzen und der Ausübung alltäglicher Gewalt bis hin zum Kolonialkrieg in Namibia, der in den Völkermord mündete. Der deutsche Kolonialismus war wesentlich motiviert von einem politischen Machtstreben nach Gründung des Kaiserreichs 1871 und beruhte ökonomisch auf der Hoffnung auf private wie volkswirtschaftliche Gewinne. An dem kolonialen Projekt waren auf deutscher Seite ganz unterschiedliche Akteure, wie Missionare, Beamte, Militärs, Siedler oder Kaufleute beteiligt, deren Ziele und Motive in der Ausstellung beleuchtet werden. Die Handlungsspielräume der Kolonisierten reichten dabei von unterschiedlichen Formen des Widerstands bis zu Kooperation und Herrschaftsbeteiligung. Die Ausstellung zeigt darüber hinaus, dass die Kolonien und das Deutsche Reich in einem Verhältnis wechselseitiger Beeinflussung standen. In Deutschland durchdrangen sogenannte Völkerschauen, Kolonial- und Spielwaren, Reiseberichte und koloniale Abenteuerromane den Alltag von Millionen Menschen unterschiedlichen Alters. Als prominente Vertreterin der Kunstgeschichte erforscht in Berlin die Kunsthistorikerin Benedikt Savoy die Geschichte geraubter Kunstobjekte und setzt sich für deren Restitution ein. Ein Grund in Deutschland ist auch, dass wir in Berlin jedenfalls mit dem Projekt des Humboldt-Forums mitten in der Stadt plötzlich ein Projekt hatten, was sehr unzeitgemäß war, nämlich die Idee, ausgerechnet diese ethnologischen Sammlungen als großes nationales Projekt in die Mitte der Stadt zu bringen und so sichtbar zu machen, und zwar in einem rekonstruierten Hohenzollern-Schloss. Mit dem senegalesischen Philosophen Felouine Sarr hatte Savoy 2019 ein Gutachten für den französischen Präsidenten Emmanuel Macron zur Rückgabe afrikanischer Kulturgüter verfasst. Restitution sieht sie als Teil des umfassenderen Versuchs, eine Weltordnung herzustellen, die nicht mehr auf Ausbeutung und Unterdrückung, sondern internationaler Gerechtigkeit beruht. Das Thema Restitution, Museumsgut etc. sind nur ein Bruchteil in einer viel größeren Problemlage. Es gibt die Ökonomie, es gibt die Tatsache, dass wir in Europa Personen, die fliehen müssen vor klimatischen Veränderungen etc., nicht aufnehmen wollen, dass wir sie im Mittelmeer sterben lassen. Das alles hängt zusammen und hat mit den Folgen unseres Miteinanders auf dieser Erde zu tun, unserer brutalen Ausbeutung der Ressourcen. In diesem Zusammenhang ist die Museumsfrage eine Mini-Frage, wenn man so will. Aber sie ist ein Schlüssel, sie ist ein Anfang, sie ist ein Ort, wo man eben anfangen könnte, etwas anderes auszuprobieren, etwas Gerechteres, Faireres, Solidarischeres. Nyaka Sururumboro und Konradin Kunze treffen wir im Büro des Vereins Die Koloniale in der Berliner Wilhelmstraße 92, wo 1885 die sogenannte Berliner Afrika- bzw. Kongo-Konferenz stattfand. An der Straße wurde 2005 eine Gedenktafel installiert. Und es war in 2005, wo haben wir eine Trauermarsch gemacht haben, die tansanische Community durch ganz Berlin zu erinnern an unsere Vorfahren, die ganz brutal ermordet im Kolonialzeit. Und wirklich, als wir dann die Marsch gemacht haben, dann haben wir gedacht, müssen wir irgendwie hier markieren, wo es ja wirklich Afrika aufgeteilt wurde. Also das ist jetzt eine stabile Blechtafel, auf die Texte gedruckt sind. Auch einige Fotos, die der Herr Kunze uns jetzt mal ganz kurz beschreiben will. Ja, also oben drüber steht Erinnern, Versöhnen, gemeinsam Verantwortung tragen für unsere Zukunft. Und das ist ein Text, der beschreibt, dass eben die ehemalige Reichskanzlei sich hier befand. Damals Nummer 77, heute Wilhelmstraße 92. Und dort hat eben diese sogenannte Kongo-Konferenz oder Afrika-Konferenz stattgefunden. Und dann sieht man eine Landkarte vom afrikanischen Kontinent und mit eingezeichnet all den Kolonien bis 1914. Und dann sieht man eben auch die deutschen Kolonien, also Deutsch-Ostafrika, Deutsch-Südwestafrika, Kamerun, Togo. Und dann gibt es noch zwei Bilder. Eine koloniale Fotografie von 1904 aus dem damaligen Deutsch-Südwestafrika und zeigt gefangene Herero. Also während des Völkermords wurde diese Aufnahme gemacht und man sieht also Herero mit den Ketten um den Hals und zusammengebunden aus dem Völkermord. Und unten drunter ist eine Darstellung, so eine Zeichnung von der Konferenz, also wo man sieht eben die teilnehmenden weißen Herren an einem großen Tisch und hinten eine Karte vom afrikanischen Kontinent, also wo diese Aufteilung stattfand. Ja. Dann hier in dem Text wird das auch ein bisschen so erklärt, was dann damals passiert ist im Jahr 1884, 85. Also diese Aufteilung, dass Deutschland dann, also das Deutsche Reich damals, das Deutsche Kaiserreich, Deutsch-Ostafrika eben formell auch regiert hat. Vorher war ja da nur die deutsche, wie heißt das, deutsch-ostafrikanische Gesellschaft ja. tätig, also irgendwie so eine halbprivate Institution, die aber schon an der Ausbeutung heftig gearbeitet haben. Aber offiziell wurde das dann übernommen eben vom Deutschen Kaiserreich. Naja, auf dem Papier, weil in Wirklichkeit war natürlich auch der ganze Bereich, der da so eingezeichnet ist und auf den Landkarten eingezeichnet wurde, teilweise ja mit dem Lineal die Grenzen gezogen. Zum Beispiel die Grenze zwischen heutigen Kenia und Tansania ist ja auch großteils sehr gerade. Das wurde auf dem Papier gemacht, aber in Wirklichkeit war natürlich das nicht so, dass tatsächlich die deutsche Herrschaft überall da durchgesetzt war, sondern es war Krieg, es gab Widerstand, es gab viele Gegenden, da hatte noch kein deutscher Kolonialist den Fuß hingesetzt und trotzdem galt es auf dem Papier als Deutsch-Ostafrika. Und ich meine, dieser Anspruch, dass das jetzt alles Deutsch-Ostafrika sein sollte, den gab es. Aber die Realität sah auch über lange Strecken dieser Kolonialzeit anders aus. Die in Berlin verabschiedete Kongo-Akte garantierte für die 14 Staaten, die sie unterzeichnet haben, Handelsfreiheit im gesamten Einzugsgebiet des Kongos sowie östlich davon. Das heißt auch auf dem Gebiet von Tanganyika. Der Sklavenhandel wurde verboten und der Grundsatz festgeschrieben, dass nur jede Macht das Recht auf Erwerb einer Kolonie haben sollte, die sie tatsächlich in Besitz nahm. So wurden die Spielregeln für den Wettlauf um Afrika festgelegt. Im Fall von Deutsch-Ostafrika hieß das nichts anderes, als dass Karl Peters den kaiserlichen Schutzbrief erhielt und die DOAG das Recht zur Ausbeutung des Landes. 10.200 aus Tanganyika geraubte Objekte kamen in der Folge allein in die Sammlung des Ethnologischen Museums Berlin. Ihre Provenienz zu erforschen, ist eine wichtige Aufgabe. aber für die postkolonialen Aktivisten nur der erste Schritt hin zu ihrer Restitution und darüber hinaus zu einer Umgestaltung der ethnologischen Museen in Deutschland. Konradin Kunze erhebt sogar noch eine radikalere Forderung. Unser Ansatz war, es geht nicht darum, eine tolle Ausstellung zu machen, sondern es geht darum, die Menschen in den Dörfern, wo diese Gegenstände herkommen und auch wo die Ahnen, die geraubt wurden, herkommen, darüber zu informieren, was wir hier ein bisschen in Deutschland zusammentragen können. Und dann zu hören, was soll denn damit geschehen? Was für eine Bedeutung haben denn diese Gegenstände? Und das ist ein komplett anderer Ansatz, als zu sagen, man ist ein Museum, man fühlt sich jetzt der Provenienzforschung verpflichtet, man holt sich vielleicht im besten Fall ein, zwei WissenschaftlerInnen oder KuratorInnen aus Tansania dazu und im Ende profitiert Deutschland und das Museum. Aber die Community, die es anspricht, ist dann eben die Münchner Community oder die Berliner oder die Leipziger. Und unser Ansatz, oder also ich bin da auch relativ radikal, ich finde, diese ganzen Museen könnten im Prinzip zumachen und sich nur auf die eigentliche Aufgabe konzentrieren, die ich finde ist, diese Sammlung, sogenannten Sammlungen, die ja überwiegend aus der Kolonialzeit kommen, zurückzugeben. Die Tansanier, sie wissen, es gibt diese Sachen hier. Aber sie wollen die Objekte sehen. Wenn sie auch nach hier kommen wollen, sie werden gar keine Visa kriegen. Meine Geschichte, höre ich, ist da in München. Ich möchte mir das Objekt selber sehen oder anfassen. Die muss man sofort zurückgeben. Inzwischen haben erste Restitutionen stattgefunden. Gesten der Wiedergutmachung sind populär geworden, während gleichzeitig Forderungen nach finanziellen Reparationen mit Hinweis auf geltende völkerrechtliche Regelungen abgewiesen wurden. In der Restitutionsdebatte spielten die sogenannten Benin-Bronzen aus dem ehemaligen Königreich Benin, heute Nigeria, eine besondere Rolle. Die Briten hatten Tausende dieser hochwertigen Kunstobjekte, die seit dem 16. Jahrhundert den Königspalast des vorkolonialen Benins schmückten und zeremonielle Bedeutung hatten, bei der Eroberung des Landes im Jahr 1897 geraubt und auf den internationalen Kunstmarkt gebracht. Weniger prestigeträchtige Objekte wie Speere, Korbwaren oder die Medizinbeutel fanden kaum Beachtung, da sie sich nicht für die auratische Präsentation in den gut ausgeleuchteten Vitrinen der ethnologischen Museen eignen. Wenn sie überhaupt gezeigt werden, bleibt ihre Bedeutung unverstanden, wie ein Besuch in der Afrika-Abteilung des Münchner Museums Fünf Kontinente illustriert. Dort steht zum Beispiel in einer Vitrine ein von einer weiblichen Figur bekrönter Holzstab mit der dürftigen Beschriftung Ritualstab, Anonymous, Saramo-Region, Tansania um 1900, Holz, Blech. Kein Hinweis auf die Provenienz des Objekts und die kulturellen Praktiken, mit denen es verbunden war. Man isoliert und exotisiert die Gegenstände, zelebriert ihre fetischisierende Ästhetisierung. Stefan Eisenhofer, Kurator der Afrika-Abteilung, führt das auf die Kunsttradition des Museums Fünf Kontinente zurück. Die Ausstellung, so wie sie von meiner Vorgängerin geschaffen wurde, war tatsächlich ein Versuch eines respektvollen Umgangs mit den Objekten. Und da war so der Versuch, diese Objekte als Kunstwerke, als ästhetisch herausragende, formal und auch von der intellektuellen Machart her herausragende Werke zu präsentieren, war ein Versuch, EuropäerInnen Afrikas Kreativität nahezubringen. Und es stand nicht im Vordergrund die Auseinandersetzung mit Kolonialismus. Der koloniale Blick dauert in der Afrika-Abteilung des Museums ungebrochen fort. Die ausgestellten Objekte blenden mit einer exotischen Aura und bedienen die Schaulust des europäischen Publikums. Stefan Eisenhofer nennt die existierende Ausstellung eurozentristisch. Der Grundstock der jetzigen Ausstellung ist eben sehr stark auf einen europäischen Sammlergeschmack hin ausgewählt. Und auch in vielerlei Hinsicht einseitig in Richtung auf Masken und Skulpturen nach dem Kriterium, was hier im globalen Norden als afrikanische Kunst definiert wurde. Das heißt, es ist sehr wenig Schmuck zum Beispiel zu sehen, es ist Korbwaren sind nicht zu sehen. Also die Auswahl, die war tatsächlich für die 80er und 90er Jahre anerkannten Kanon bestimmt, der vor allem von Frankreich und von Nordamerika, von den führenden Afrika-KunsthistorikerInnen geprägt war. Also im Grunde wurde sehr stark auf die Form und auf die, sagen wir, gutbürgerliche Ästhetik geachtet, weil der Blick auf afrikanische Objekte ist ja sehr stark geprägt davon, was letztlich so in Frankreich und Belgien so in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts, also was dort als Kunst definiert wurde. Bleibt die Frage, warum man das als unzeitgemäß erkannte Ausstellungskonzept nicht längst geändert hat? Wie lange sollen die ethnologischen Museen noch die Bedürfnisse des Kunsthandels bedienen, der die koloniale Geschichte der Objekte ignoriert? Womöglich würde man ja durch Provenienzforschung auf Raubkontexte stoßen und dann mit Rückgabeforderungen konfrontiert werden. Die Berliner Ethnologin Paola Ivanov. Ich sehe ein Problem darin, dass man sich nur auf Objekte konzentriert, die Objekte in den Sammlungen, und dabei vernachlässigt, was der Kolonialismus wirklich war. Das war nicht ein Kunstraub, sondern Kolonialismus war politisch-ökonomische Unterdrückung, Ausbeutung, und der Kolonialismus ist die andere Seite der Moderne. Das heißt, der Kolonialismus hat unsere gesamte Gesellschaft geprägt und prägt sie bis heute. Und damit sollten wir uns auseinandersetzen. Und manchmal denke ich, diese Konzentration auf Objekte ist eine Weise, diese größere Auseinandersetzung, die wirklich auch uns in Frage stellt, der aus dem Weg zu gehen. Im Museum Fünf Kontinente begann diese Auseinandersetzung immerhin im Jahr 2024 mit der Sonderausstellung Der Kolonialismus in den Dingen, die fast gleichzeitig wie die Berliner Schau Geschichten Tansanias im Humboldt-Forum eröffnet wurde. Der am Museum angestellte Historiker und Provenienzforscher Richard Hölzel hat sie mitkuratiert. Unser Ansatz ist, eine Art Zwischenbilanz zu ziehen über die Erkenntnisse, die wir jetzt über den letzten 5, 6, 7 Jahre gesammelt haben. Und zwar zu der Frage, wo kommen unsere Bestände her? Wie viel koloniale Geschichte steckt in diesen Dingen? Wie viel Gewalt auch? Wie wurden sie ans Haus gebracht? Wer hat sie aus den Herkunftsgesellschaften genommen, auf unterschiedlichem Wege, wie viel von unseren Beständen wurde auch geraubt. Anders als die Dauerausstellung entschlüsselt die Sonderausstellung die koloniale Geschichte der präsentierten Objekte. Zum Beispiel erinnert ein Dolch, den Abushiri bin Salem el-Harthi getragen haben soll, an den ersten Widerstandskrieg gegen die Deutschen in Ostafrika, den sogenannten Aufstand der Küstenleute bzw. Araberaufstand. Er kam als Trophäe des Stellvertreters von Karl Peters, Karl von Grafenreuth, ins Museum. Sie hatten eine private Handelsgesellschaft gegründet, um mit Unterstützung der Kaiserlichen Marine sich Ostafrika anzueignen, unter den Nagel zu reißen, könnte man sagen. Das hat nicht gut funktioniert. Das heißt, es gab massiven Widerstand an der ostafrikanischen Küste von den dortigen Machthabern, großen Familien. Eines dieser Oberhäupter war Abushiri ibn Salem al-Harthi aus dem al-Harthi-Clan. Und die haben sich entschlossen, dieser deutschen Truppe an bewaffneten Händlern militärisch zu begegnen und sie aus dem Land zu treiben. Sie waren fast erfolgreich. Das fast kommt daher, weil das Deutsche Reich dann eine Eingreiftruppe zusammengestellt hat unter Hermann von Wissmann, die diesen Krieg dann letztlich gewonnen haben, die widerständigen Akteure besiegt haben, Abushiri dann tatsächlich aufgehängt, standrechtlich aufgehängt haben und im Anschluss dann sozusagen das Festland des heutigen Tansanias mit einer Politik des Terrors, so könnte man sagen, erobert haben, Stück für Stück. Abushiris Dolch hat also eine interessante Geschichte zu erzählen. Man muss sie nur hören wollen. Um entsprechende Objekte zum Sprechen zu bringen, suchte man für die Gestaltung der Sonderausstellung in München die Zusammenarbeit auch mit Experten aus Tansania. Zum Beispiel, um begreiflich zu machen, was es mit einer in der Sammlung befindlichen Holzmaske auf sich hat, die als Raubgut aus dem Maji-Maji-Krieg nach Deutschland kam. Wir sehen hier eine Holzmaske, die aufs Gesicht gesetzt wird, die eine Antilope darstellt. Also sie hat zwei Hörner, ist schwarz gehalten, geschwärzt durch Rauch. Und sie wurde eingesetzt bei Initiationsriten, also Übergangsriten für Jungs im Südosten Tansanias in der Zeit um 1900. In unserem Bestand ist die Maske seit ungefähr 1911, 12. Es stellt sich immer auch die Frage, welche Bedeutung haben solche Kulturgüter? Und da haben wir Kontakt zu Dr. Nancy Ruscio-Ora aufgenommen. Dr. Nancy Ruscio-Ora ist Archäologin an der Universität Dar es Salaam mit dem Schwerpunkt Kulturgut aus den Kolonialkriegen, speziell Maji-Maji-Krieg im Süden Tansanias. Fragen, die wir hatten, wie wurde es angeeignet, was bedeutet die Maske? Ja? Also wir sehen Nancy Ruscio-Ora als Expertin sprechen über die Bedeutung einer Maske aus dem Kolonialkrieg in Tansania in Form eines Videos, etwa 20 Minuten. Ja, also nicht ganz üblich in der Ausstellung. Wir wollten sie wirklich ausführlich zu Wort kommen lassen, weil wir natürlich davon überzeugt waren, dass sie selbst die beste Deutung zu dieser Maske liefert. Im Video erklärt Nancy Ruscio-Ora dann die Initiationsrituale, in denen die Maske benutzt wurde, der sogenannten Jando-Zeremonie, die junge Makonde-Männer zur Tapferkeit motivieren soll. During the initiation ceremonies, this mask could be worn anonymously by an elder, the educator or the trainer, especially during night time. Während der Initiationsrituale konnte diese Maske anonym von einem Ältesten, dem Erzieher oder Ausbilder getragen werden, vor allem während der Nacht. Jando is done in a forest, whereby a designated area as a camping activity is chosen. And so light depended on is mostly from fire or moon. Jando wird im Wald durchgeführt, wo ein bestimmtes Gebiet für ein Lager ausgewählt wird. Es gibt nur Mondlicht und Licht vom Lagerfeuer. Die Männer sollen ihre Familien gegen alles schützen, was ihnen bei Tag und Nacht zustoßen könnte. Die Maske wird von einem Älteren getragen, der dann plötzlich vor dem Jungen auftaucht und die Antilopenmaske trägt. Das ist ein Symbol für die Gefahren, denen sie womöglich ausgesetzt sein werden. The trainees will see is this face as an antelope coming. This is symbolic to explain the dangers that they may face. Die Präsentation der Antilopenmaske aus Tansania ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie man in ethnologischen Museen angemessen mit den Objekten der Sammlung umgehen kann. Gegen die bloß exotisierende Schaulust, die den kolonialen Blick spiegelt, kann die Erläuterung der tansanischen Wissenschaftlerin ein echtes Interesse an der fremden Kultur wecken. Kurz gesagt, man muss die Objekte in Erzählungen einbetten, um die Kulturen zu verstehen, aus denen sie stammen. Eine Möglichkeit zu verstehen, wie das Leben während der deutschen Kolonialzeit im ehemaligen Deutsch-Ostafrika aussah, bieten auch die Romane von Abdulrazak Gurnah, die die Welt der Kaufleute und Karawanenhändler lebendig vor dem Auge des Lesers auferstehen lassen. In Gurnahs Roman Nachleben erfährt man, wie die arabischen Händler ihre Geschäfte zwischen Sansibar, der ostafrikanischen Küste und dem Landesinneren machen, während die Deutschen alle gegen ihre Kolonialherrschaft gerichteten Aufstände brutal unterdrücken. Nach dem Maji-Maji-Aufstand waren hunderttausende Menschen verhungert, viele weitere starben an ihren Kriegsverletzungen oder wurden öffentlich hingerichtet. Früher oder später würden sie alle umkommen. Und bis dahin würde das Kaiserreich dafür sorgen, dass die afrikanische Bevölkerung die geballte Faust der deutschen Macht zu spüren bekam und lernte, das Joch der Knechtschaft bereitwillig zu tragen. Einen Kolonialoffizier, der seinen Diener Hamza Deutsch beibringt, damit er einmal Schiller lesen kann, porträtiert Görner feinsinnig als unglücklichen Herrn, der seinen Knecht demütigt und gleichzeitig erotisch begehrt. Ein Mann, der sich als zynischer Vertreter einer Zivilisierungsmission inszeniert, aber selbst ein Opfer der puritanischen Sexualmoral ist. Widersprüchliche Charaktere. Ein Musterfall dialektischer Erzählkunst, die ein reduktionistisches Verständnis der Kolonialzeit unterläuft. Von der deutschen Gewalt gegen die afrikanische Bevölkerung erzählt Görner ebenso wie vom importierten Fortschritt durch moderne Medizin und Bildung. Fragwürdige afrikanische Heilrituale schildert er mit ethnografischer Genauigkeit, aber auch die von den deutschen Kolonialherren eingeführten Impfungen gegen die grassierenden Tropenkrankheiten. Die Barmherzigkeit eines deutschen Pastors, der den im Krieg verletzten Hamza in seiner Missionsstation gesund pflegt, kontrastiert er mit dessen kolonialistischer Auffassung der Afrikaner. Die Menschen haben hier alle etwas gemein. Sie können nicht lange an einer Idee festhalten. Im Grunde steckt mangelnde Ernsthaftigkeit dahinter, eine gewisse Unzuverlässigkeit, die Unfähigkeit, Dinge umzusetzen. Aus dem Grund müssen alle Anweisungen wiederholt und alle Arbeiten überwacht werden. Wenn wir morgen von hier weggingen, würden sie wie ein Gebüsch zur alten Form zurückkehren. Nicht umsonst wurde auch in der Münchner Ausstellung Der Kolonialismus in den Dingen auf Görner hingewiesen. Diese Bücher von Abdulrazak Görner bieten eine ganz wichtige Neuerung. Sie drehen die Perspektiven. Sie schildern diese Geschichten, die wir kennen über den Kolonialismus, aber auch über andere Begegnungen, eben aus der Sicht von unterschiedlichsten ostafrikanischen Akteuren. Wenn Deutsche zum Beispiel vorkommen oder Engländer, dann sind die Nebenfiguren. Die wichtigen Figuren, das sind die ostafrikanischen Akteure und Akteurinnen. Und das macht Görner hier. Warum wir ihn hier in der Ausstellung in dem Zusammenhang mit Abushiri erwähnt haben, ist, er hat einen Roman Paradies und da kommt eine Figur vor, die Abushiri ein bisschen ähnlich ist. Engagement von politischen Aktivisten wie Mnyaka Sururumboro, von Künstlern wie Konradin Kunze, Schriftstellern wie Abdulrazak Görner, wie die für die kolonialen Zusammenhänge sensibilisierte ethnologische Forschung und neue Ausstellungskonzepte der ethnologischen Museen führen dazu, dass sich in Deutschland das historische Vergessen der deutschen Kolonialgeschichte langsam auflöst. Die Zusammenarbeit von deutschen und tansanischen Wissenschaftlern und die Restitutionen geraubter Kunstwerke zielen auf die von Felwin Sarr und Benedikt Savoy angemahnte neue, gerechtere, postkoloniale Weltordnung. Und sie fördern auch die Entstehung eines neuen kulturellen und historischen Bewusstseins in den ehemaligen deutschen Kolonien selbst. In Tansania sind äußerlich nur wenige Spuren der deutschen Kolonialzeit geblieben. Und die Verbrechen der deutschen Schutztruppen, die Hunderttausenden Menschen das Leben kosteten, sind in der tansanischen Bevölkerung oft unbekannt. Wie langsam eine neue Erinnerungskultur in Tansania entsteht, wird die zweite und dritte Stunde der langen Nacht zeigen. Also ich stehe jetzt hier mit Jan Küber vor der Old Boma. Das ist Iringa Boma. Iringa Boma, das ist ein deutsches Gebäude aus der Zeit, als die Deutschen hier als Kolonialherren sich niedergelassen hatten. Und in diesem Gebäude befindet sich jetzt, da heißt New Exhibition, eine Ausstellung, die Jan Küver mit betreut, initiiert, kuratiert hat. Dieses Museum, das spielt eine bedeutende Rolle für die Erinnerungskultur in Iringa, hat sich also vorgenommen, die deutsche Kolonialgeschichte mit zu behandeln, die hier mit einem bedeutenden Ereignis versehen ist, nämlich dem berühmten Aufstand von Mkwawa, wie ich gelernt habe, schwierig auszusprechen. Ja. Ein Nationalheld, kann man sagen, der in Tansania heute von den meisten eigentlich gekannt wird. Das Gebäude ist 1914 gebaut worden, kurz vor dem Beginn des Ersten Weltkriegs. Und zwar wurde es als Hospital errichtet. Das heißt, es ist eines der letzten Gebäude, die von der deutschen Kolonialverwaltung in Iringa errichtet wurden. Der Bremer Ethnologe Jan Küver unterrichtet seit 2007 Tourismus- und Kulturanthropologie an der Evangelischen Universität von Iringa, einer Stadt von ca. 200.000 Einwohnern im südlichen Hochland Tansanias. Als Zeugnis der deutschen Kolonialgeschichte stehen in Iringa noch einige Gebäude, wie die ehemalige Militärstation und eine Markthalle. Das einstige Hospital wurde mit Mitteln der EU zu einem Regionalmuseum umgebaut, in dem die Geschichte der Hehe und ihres Anführers Chief Mkwawa und seiner Kämpfe gegen die Deutschen erzählt wird. Iringa wurde ja, bevor der deutschen Kolonialverwaltung, wurde es eben von dem berühmten Chief Mkwawa regiert. Die gesamte Region, es ist fast noch die gleichen geografischen Grenzen wie heute. Chief Mkwawa hatte seinen Hauptsitz in einem anderen Ort, etwa 14 Kilometer von hier, seinen befestigten Hauptsitz, was auch eine Art Stadt damals, kann man sagen, gewesen ist. Von 7.000 bis 9.000 Einwohnern soll es gehabt haben. Das heißt heute Kalenga. Im Museum kann man traditionelle Haushaltsgeräte der Hehe, Korbwaren, Tontöpfe und Holzmörser, aber auch Waffen wie Speere und Schilde, Pfeil und Bogen sehen, mit denen die Hehe-Krieger gegen die deutschen Kolonialherren kämpften. Die Geschichte von Mkwawa kennen die meisten Tansanier, sagt der in Iringa geborene Anthropologe Jimson Sanga. Er sei ein Held für alle antikolonialistischen Bewegungen in ganz Afrika. Mkwawa history is part of my life actually. And him being a hero. Every time when I'm with Yana, I tell him Mkwawa is remembered not only being a hero to Hehe. Sometimes we misquote. Because in Africa or in the world is the only ethnic group or is the only chief. Mkwawa gehört zu meinem Leben. Man erinnert sich an Mkwawa nicht nur als Held des Hehe-Volkes, sondern er ist weltweit bekannt als der afrikanische Häuptling, der erfolgreich gegen die Deutschen kämpfte. Er ist ein globaler Held des antikolonialistischen Kampfes der Afrikaner. But he was like trying to negotiate. Why did they sit in Berlin alone and negotiating about Africa? And not involving Africa themselves. Er versuchte erst zu verhandeln, aber die Deutschen in Berlin hielten sich für Herren. Und Mkwawa widersetzte sich ihnen und kämpfte. Als er die Schlacht gegen die Deutschen gewann, war das ein großer, heroischer Augenblick in der Geschichte. Die Bevölkerung von Iringa, ja von ganz Tansania und Afrika, ist sehr stolz auf seinen Sieg. Mkwawa als Anführer der Hehe ist eine ikonische Figur für den Widerstand gegen die Kolonialherren. Und er war erfolgreich. As a leader, or stands as a iconic figure, that he could just manage to say no. And at first place, it worked. That he said no and he won it. Der Krieg mit den Hehe begann ja im Jahre 1891, als die erste Expedition von Zelewski vernichtet worden ist. Das war der Kommandeur der Schutztruppe zur damaligen Zeit, der eben mit der Truppe in Iringa einmarschiert ist, hat die lokale Macht hier unterschätzt und dann wurde diese erste Expedition fast bis auf den letzten Mann vernichtet. Über 300 Leute wurden getötet. Darunter waren 11 Deutsche und der Rest, etwa 300, waren eben afrikanische Soldaten, die für die deutsche Schutztruppe gekämpft haben, die Askaris. Ohne die Askaris, Kiswahili für Krieger bzw. Wächter, hätte man die Kriege im Land nicht führen können. Denn den rund 7,5 Millionen Einheimischen standen im Jahr 1913 nur ca. 5000 weiße Kolonialisten gegenüber. Nur ein paar hundert von ihnen waren deutsche Soldaten. Emil von Zelewskis Strafexpedition sollte die Kontrolle über Handelsrouten wiederherstellen, die vom Tanganyikasee zur Küste führten und von den Hehe bedroht wurden. Dabei gingen die deutschen Truppen äußerst brutal gegen die Bevölkerung vor. Am 30. Juli eine befestigte Stellung mit 20 Granaten und 850 Maximpatronen beschossen. Am 5. und 6. August 25 Gehöfte den Flammen preisgegeben. Am 15. und 16. weitere 50 Gehöfte angesteckt. Zelewskis Notiz aus dem Jahr 1891 ist in dem Buch Eine Kopfjagd von Martin Beer und Olaf Schröter zu finden, das die Kriege der Deutschen in Ostafrika ausführlich darstellt. Bei ihrem Vormarsch auf die Hehe-Hauptstadt Kalenga verwüsteten die Deutschen systematisch Dörfer und Felder und steckten Gehöfte, die sogenannten Tempen, in Brand. Tom von Prinz, ein Soldat der Schutztruppe, hat in seinem Buch Gegen Araber und Wahehe, 1914 in Berlin erschienen, die Erinnerungen aus seiner ostafrikanischen Leutnantszeit 1890 bis 1895 aufgezeichnet. Vordem hatte ich die Tempen anzünden lassen, um die Strafe den Zurückkehrenden noch fühlbarer zu machen. Ich ging jetzt hin. Zufällig schaute ich durch ein Guckloch in der Tempenwand hinein. Das Innere brannte lichterloh und zeigte einige Leichen. Das nächste von mir war erschreckend. Ich prallte zurück und ging bedrückten Herzens weg. Ein junger Mädchenkörper lag auf einem brennenden Holzhaufen, wohl ihr Vorrat. Und in der Glut dehnte sich der Leib, streckten sich die Glieder, als ob sie Leben hätten. Es überkamen mich ganz eigenartige Empfindungen des Entsetzens und, trotzdem unsererseits keine Schuld, nur die der Leute selbst vorlag, der Reue. Tempenkämpfe sind mir deshalb immer die unangenehmsten gewesen. Es ist nichts anderes möglich als blindes Hineinschießen, denn die Leute halten gerade in Tempen zähe aus und die Weiber bleiben stets darin, während sie bei Hüttendörfern möglichst bald in den Busch flüchten. Als die Hehe am 17. August 1891 die deutsche Strafexpedition bei Lugalo östlich von Iringa angriffen, kamen hunderte afrikanische Hilfssoldaten und Träger ums Leben. Die Deutschen erlitten ihre erste große Niederlage. Der Führer der Truppe, Emil von Zelewski, wurde zusammen mit 10 weiteren deutschen Soldaten getötet. Im Deutschen Reichsanzeiger erschien am 9. Oktober 1891 ein Bericht des überlebenden Leutnants Tettenborn über den Kampf. An der Tête marschierten mehrere schwarze Führer unter Bedeckung von 10 Zulus, Kommandeur von Zelewski, dann folgte die Artillerie, während Leutnant von Tettenborn die Arrièregarde bildete. Gegen 7 Uhr ließ der Kommandeur auf einem kleinen kahlen Hügel halten, um den Zusammenhang der Marschkolonne wiederherzustellen. Jenseits der Erhebung begann ein dichter Busch, in welchem vielfach große Felsstücke zerstreut lagen. Kaum hatte die Kolonne bis einschließlich Artillerie dieses Gestrüpp erreicht, als ein Signalschuss ertönte und gleich darauf die Wahehe in großer Überzahl höchstens 30 Schritt vor der Kolonne seitlich auftauchten und mit wildem Geschrei und Ungestüm auf diese einprangen. Die Soldaten konnten nur 1 bis 2 Mal feuern. So schnell war der Feind in ihren Reihen. Tom von Prinz, der zur gleichen Zeit in der Gegend von Bagamoyo, der damaligen deutschen Hauptstadt von Tanganyika, unterwegs war, beschreibt, wie er von der Niederlage der Deutschen erfuhr. Nachricht von der Zelewski-Katastrophe. Wir waren nur noch einen scharfen Tagemarsch von Bagamoyo. Das Lager war aufgeschlagen. Gemütlich saßen wir, von den bei R. Schmidt üblichen strammen Märschen angenehm ermüdet, um den Feldtisch, als ein Bote aus Bagamoyo schweißtriefend herantrat. Schmidt eröffnete den ihm gereichten Brief und wurde grau vor Erregung. Expeditionskorps in Uhehe total vernichtet. Zitzewitz, Pirch, Bauch aufgeschlitzt. Artillerie, Gepäck, alles verloren. Wahehe sollen im Anzuge auf Kondor sein. Das war eine Trauernachricht. Aber im Grunde unseres Herzens haben wir wohl nur an eine Niederlage, nicht an eine Katastrophe gedacht. Hielten sie wohl auch für Negergerüchte. Immerhin brannte uns der Boden unter den Füßen und die aufgehende Sonne sah uns im Eilmarsch auf Bagamoyo streben. In der Schlacht wurden 11 deutsche Soldaten und ca. 250 Askari-Soldaten und 96 Träger getötet. 4 Deutschen, 64 Askaris und 74 Trägern gelang die Flucht. Im Museum von Iringa sieht man eine Karte des Schlachtfeldes, auf dem die Deutschen im Jahr 1898, nachdem sie Mkwawa endgültig besiegt hatten, ein Denkmal errichteten. Jimson Sanga führt zu dem Ort, wo ein mehrere Meter hoher Obelisk, der mitten auf dem Feld steht, die Namen der getöteten deutschen Soldaten verzeichnet. Das heißt hier, es starben den Heldentod am 17.8.91 beim Wahehe-Überfall die Angehörigen der kaiserlichen Schutztruppe, Kommandeur Emil von Zelewski, Leutnant Wilhelm von Zitzewitz, Leutnant Egon von Pirch, Arzt Dr. Richard Buschow, Sergeant Richard von Tiedewitz, Sergeant Friedrich Tiedemann, Unteroffizier Paul Herrich, Unteroffizier August Schmidt, Lazarett G, keine Ahnung was das ist, Lazarett.gh, Paul Hemprich, Unter Büchsenmacher wahrscheinlich, Unter Büchsenmacher Alexander Hengelhaupt, zu ehrendem Gedenken gewidmet von den Kameraden im Jahr 1898. Usually my understanding is that the monument itself, it still gives a sign of segregation. Nach meiner Auffassung ist das Denkmal ein Zeichen für die Segregation zwischen Deutschen und Afrikanern. Die Deutschen kämpften ja nie allein, sondern ließen andere Afrikaner für sich kämpfen. Sie hätten demnach auch die Namen der Askari auflisten sollen, die in dieser Schlacht für sie gestorben sind. Die Deutschen waren nur die Leader, aber die, die kämpften, waren die Afrikaner. Wir wollen das auch ändern, aber vielleicht waren wir bisher zu bequem oder ignorant, um ein Gegendenkmal zu bauen und die Afrikaner zu würdigen, die den Deutschen damals eine Lektion erteilt haben. Wir denken über eine entsprechende Idee nach. Es ist eine Herausforderung. Wir hoffen, dass wir das schaffen können. We hope we will manage to do something over that side. Das Zelewski-Denkmal bei Lugalo zeigt, dass das kolonialistische Narrativ auch 60 Jahre nach der Unabhängigkeit Tansanias noch nicht überall korrigiert wurde. It might be more than 700 people who died in this war from African, from Hehe people, from Hehe army. Man schätzt, dass vielleicht mehr als 700 Hehe-Krieger in der Schlacht gefallen sind. Wir haben keine schriftlichen Quellen, aber man kann sich vorstellen, dass, wenn man mit Speeren und Pfeil und Bogen gegen Feuerwaffen kämpft, dass es viele Opfer gab. Und das sollte man dokumentieren. Aber man sagt das nicht. Man wolle vielleicht nicht über die Opfer unter den Hehe reden, mutmaßt Jimson Sanga, um den Mythos des Sieges von Mkwawa nicht zu beschädigen. Auf dem Feld, das an das Denkmal angrenzt, sind Bauern mit der Aussaat beschäftigt. Ich laufe jetzt hier mit Jimson quer über den Acker, der mit großen Findlingen auch besetzt ist. Also, aber hier wird Landbau betrieben. Nebenan sind einige kleine Hütten und wir sehen jetzt hier einige Frauen, die auf dem Feld wahrscheinlich gerade säen oder irgendwie arbeiten. Und wir wollen sie mal fragen, ob sie wissen, was es mit diesem Monument auf sich hat. Sie kommen nicht aus der Gegend. Sie arbeiten hier. Sie wissen nichts. Also wir gehen jetzt zu einem anderen Mann, der ist hier auch auf dem Acker tätig, er ist ein bisschen älter. Vielleicht weiß er mehr, maybe this man, because he's a bit older, he knows a bit more about the story. Der Bauer auf dem Feld ist 76 Jahre alt und sagt uns, er habe keine Zeit, sich zu unterhalten. Sie sind fleißig, arbeiten, haben Angst, dass der Regen kommt. Die Leute seien an Geschichte nicht interessiert, meint Jimson Sanga etwas resigniert. Als Tom von Prinz 3 Jahre nach der verlorenen Schlacht mit einer auf Rache sinnenden Truppe den Schauplatz von Zelewskis Niederlage erreichte, stieß er auf die grausigen Relikte des Massakers. Bei Rugaro kamen wir am 5. November 1894 auf die Stätte, wo Zelewski gekämpft hatte. Scheele und ich waren vorn. Das Erste, was wir sahen, war ein Schädel auf einem Stocke am Wege. Ein großer Schädel. Plomben in den Zähnen, starke, hohe Nasenwurzel. Außer Zelewski hatte von der Expedition nur noch Pirch eine große, vorspringende Nase gehabt. Aber feiner als bei dem vorliegenden Schädel. Und auch einen viel kleineren Kopf. So fand ich den Regimentskameraden und ersten afrikanischen Kommandeur wieder. Sorgfältig nahm ich den Schädel mit, in dem Gedanken, ihn seinen Verwandten zu überbringen. Aber trotz aller Sorgfalt war er eines Tages in Kilossa verschwunden. Alle Nachforschungen bei den abergläubischen Askaris und bei der Bevölkerung waren völlig ergebnislos. Von Lugalo führte Tom von Prinz seine Truppe bis nach Kalenga, dem Hauptsitz von Mkwawa, nicht weit von Iringa entfernt, und zerstörte am 30. Oktober 1894 dessen Festung. Der Dar es Salaam-Historiker Frank Edward schildert, wie der Angriff ablief. It took them almost 3 years, from 1891 up to 1894, to start the Hehe, to organize and to plan for the. Es dauerte 3 Jahre, 1891 bis 94, bis sie eine zweite Schlacht führen konnten. Dafür bestimmten sie Tom von Prinz, der die Aufgabe übernehmen sollte. 1894 kamen die Deutschen gut vorbereitet wieder, um die Hehe zu besiegen. Diesmal benutzten sie eine andere Route. Remember, the Germans had studied the geography of Iringa. Sie hatten die Geographie der Region Iringa studiert und hatten Munition dabei und nahmen eine andere Straße. Und sie stiegen den Berg hinauf, kamen aus einer unerwarteten Richtung. Sie wählten die Zeit des Angriffs und griffen um Mitternacht an, als die Hehe sie nicht erwarteten. Sie benutzten Maschinengewehre. Und diese Maxim-Gewehre erlaubten es ihnen, ein Loch in die Festung zu schießen, um einzudringen. In Tom von Prinzes soldatischer Heldenerzählung stellt sich das Geschehen so dar. Also brüllte ich so laut, wie ich nur konnte: Zum Sturm, Gewehr rechts, Marsch, Marsch, Hurra! Im Augenblick waren die vorderen Züge der Kolonne aufgelöst an der Mauer und steckten die Gewehre durch die Schachten. Unser Feuer begann fast gleichzeitig mit dem des überraschten Feindes. Im tosenden Gebrülle und wahnwitzigen Schießen merkte niemand, was dem Nachbar passierte. Von oben zeigte sich ein wundersames Bild. Unter uns waren die Krieger in dichten Reihen weit mehr unserem Feuer ausgesetzt als wir dem ihrigen. Das konnten sie nur ganz kurze Zeit aushalten. Vor meiner Kompanie stehend befahl ich den Leuten, herunterzuspringen. Das war nicht leicht, denn die Mauer war 4 bis 5 Meter hoch. Die Askaris hatten das Seitengewehr aufgepflanzt und waren überdies meist ungeschickte Sudanesen. In geschlossenem Haufen stürmten wir nun vor, Gasse auf Gasse entlang, an der Himkwara-Tembe vorüber, hinter den freilich unendlich schnell füßigeren Kriegern her. Aus den langen Tempenwänden knallte es aller Orten. Hinein, bum bum, heraus und weiter durch die engen Straßen. Caresius kommandierte Salven und Schnellfeuer. Unteroffizier Link knatterte wie besessen mit seinem Maxim los. Ich sicherte den wichtigen Platz durch einen Zug der 5. Kompanie sowie ein Maxim und beschloss den Angriff auf die Sultanstempe selbst. Ich voran, gebe Tempo mit den Armen an. Tadellos halten sich die Soldaten. Marsch, Marsch, Hurra! Durch die Gassen, an die Mauer, rechts und links schwärmen die Züge auseinander und feuern in die winzigen Scharten hinein. Bald krachte die Kanone in die Tempenecke hinein, bald waren wir durch die Sultanspalasträume hindurchgestürmt und an der anderen Öffnung wieder in den Hof gelangt. Iringa war eingenommen. Aber wo ist Mkwawa? Mkwawa war leider entwischt. Das bedeutete weiteren Kampf und für mich bald danach einen fast 3-jährigen Guerillakrieg anstrengendster Art. Die Erfolgsmeldung nach der Schlacht kabelte der damalige Gouverneur Friedrich Freiherr von Scheele nach Berlin. 250 Feinde beerdigt, viele weitere in ihren Häusern verbrannt. Befreite 1500 Weiber und Kinder, meistens geraubte Sklaven. 2000 Stück Groß- und 5000 Stück Kleinvieh genommen. Kalenga wurde zerstört und die Gräber der Familie von Mkwawa bei Rungemba dem Erdboden gleichgemacht. Doch Mkwawa gelang die Flucht. Und nicht alle Beobachter in Deutschland waren von dem Vorgehen der deutschen Truppen begeistert. So nannte August Bebel die Gefangennahme der Frauen und Kinder eine Barbarei ersten Ranges. Mkwawa kämpfte noch 4 Jahre in einem Guerillakrieg weiter gegen die Deutschen, während sein Bruder Mpangile sich den Deutschen unterwarf, aber von ihnen 1897 wegen seiner deutsch-verräterischen Beziehungen hingerichtet wurde. Am sogenannten Hanging Place von Iringa steht heute ein Denkmal. I should say a little bit. You know, the Kitanzin, you know, the hanging place we are talking about. Da unten war die deutsche Polizeistation, die Militärstation. Während der Zeit des Hängens liefen sie die Straße herunter, hierher, und dann kamen sie zu dieser Ecke. German military station. Now during the hanging time, they were just walking down the street. They come to here, and then they will come to this corner. And now they will come with the brass band, military walking down this street. Mit Blasmusik kamen sie hierher und dann zum Hängebaum. Ein sehr langsamer Marsch. Und dann hängt man jemanden. They will be having that slowly motion, marching band with the softer songs. Because they are going to hang someone. So that alone, it was a foreign. Diese Straße heißt Walk Slowly, in Erinnerung an die Hängegeschichte. Diese Straße heißt Hängequartier. Als Projekt haben wir einen symbolischen Baum dort aufgestellt. Slow pace walking in the military. And then at the end, you hang someone still. The street itself is called Kitanzini, meaning hanging center or hanging place. So as a project we just put a symbolical tree there, artificial one. Yeah. Also wir laufen jetzt zusammen hier durch die Altstadt von Iringa auf den Platz zu, wo damals die Deutschen in ihrer Kolonialzeit die Einheimischen aufgehängt haben. Das ganze Viertel sagt, unser Stadtführer ist hier nach diesen Erinnerungen benannt als Hängeviertel. Das ganze Viertel ist nach dem Galgenstrick benannt. Und die Straßen sind hier nicht geteert, sondern sind nur Sandstraßen, relativ holprig. Links und rechts liegt zum Teil Gerümpel rum oder Baumaterial. Ja. Es ist ein ärmliches Viertel. Die Leute sitzen vor den Häusern. Es ist jetzt wieder warm geworden. Die Sonne scheint. Es sind hier so Wellblechverschläge, die eine Bau- oder einen Garten umgeben. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Da ist ein Huhn, das sich jetzt gerade irgendwie da eine Kuhle gräbt. Ja, man kann sagen, es ist eine der ältesten Wohngegenden in Iringer Stadt. Nachdem die Deutschen die Stadt errichtet hatten, sind sie zunächst einmal die Deutschen selber mit ihren afrikanischen Soldaten haben sich die ersten Wohngebiete aufgebaut. Kitanzini, also zum Galgenstrick sozusagen, war die erste Gegend, wo sie dann die lokale Bevölkerung, die Hehe-Leute, dann hergezogen sind und wo sie die auch bewusst angesiedelt haben, nachdem sie besiegt worden sind sozusagen. Also das ist hier eine der ältesten Hehe-Ansiedlungen in Iringer Stadt. Und jetzt sind wir also ein Stück diese ärmliche Straße entlang gelaufen und stehen jetzt hier vor einem Denkmal, da ist eine Tafel, da heißt es Execution Ground. It was used as an execution site by the German colonial administration when Chief Nkwawa began striking guerrilla attacks against German troops. Hehe people accused of collaboration with him were executed here. It is said that they were shot by firing squads in the first phase and later hanged from a tree. Before execution, the convicts had to walk up Legazpiwango slowdown street from the military station in a public procession. Among the victims were a number of Mkwawa family members, including his younger brother Impangile. Das Denkmal gibt es seit Anfang 2016. Was wir als Projekt damals gemacht haben, wir haben Focus Group Discussions, Gruppeninterviews, Gruppendiskussionen in verschiedenen Teilen von Iringer durchgeführt und haben die Menschen gefragt, was ist ihnen wichtig an geschichtlichen Orten? Worauf sollte Wert gelegt werden, wenn wir geschichtliche Orte markieren? Und es kam immer wieder Kitanzini als einer der wichtigen Orte in den Augen der lokalen Bevölkerung, dass eben diese koloniale Gewalt, die hier stattgefunden hat zu deutschen Zeiten, nicht vergessen wird. Dass es hier der Ort war, wo Leute gehängt wurden von den Deutschen, das weiß fast jeder. Wir stehen jetzt hier vor diesem Monument hinter der Tafel. Das ist also ein Geviert, was irgendwie markiert ist durch eine Art Baumstamm, artig skulpturaler Eingrenzung. Dann sind hier einige Namen angebracht, die wir jetzt sicher gleich erläutert bekommen. Und dieser Hanging Place, also es scheint so, als wäre hier ein Baumstrunk irgendwie nachgebildet als Skulptur auf einem Felsen. Yeah, the sculpture itself, it represents the hanging tree, because the original hanging tree, some years back, it was cut down. It was done collaboratively. Die Skulptur selbst stellt den Hängebaum dar, denn der originale Baum wurde vor einigen Jahren gefällt. Wir haben mit den örtlichen Behörden zusammengearbeitet, hatten Geld von der EU. Und dann haben wir nach Namen geschaut von Leuten, die hier gehängt wurden. Zum Beispiel der jüngere Bruder von Mkwawa. Insgesamt 5 Repräsentanten, die Mkwawa unterstützten. These are 5 representatives of people who are still standing firm supporting Mkwawa. Wir wissen nicht genau, wie viele Menschen hier gehängt worden sind. Wir wissen nur, dass halt regelmäßig Menschen gehängt worden sind. Es gibt zum Beispiel ein Tagebuch von der Frau von Tom von Prinz, dem damaligen Hauptmann der Station Iringer, wo sie ungefähr 2 Jahre ihres Lebens in Iringer beschreibt. Und immer alle paar Wochen oder Monate hat sie Eintrag, es wurden wieder Leute hingerichtet an Kitanzini. Und die berühmteste Hinrichtung war eben, an einem Tag wurden diese 5 Menschen, die hier aufgelistet sind, umgebracht. Der berühmteste davon, der Mumpangile, der jüngere Bruder von Mkwawa. Der 2. war ein Halbbruder, also hatte eine andere Mutter. Sogenannte Hanging Places wie diesen gab es in Deutsch-Ostafrika an vielen Orten. Zum Beispiel auch in Bagamoyo, der ehemaligen Hauptstadt der deutschen Kolonie. Oder am Kilimandscharo bei Old Moshi, das wir später noch besuchen werden. Diese Hinrichtungsstätten zu markieren und über die Namen und Geschichte der Opfer zu informieren, ist ein wichtiger Teil der in Tansania entstehenden Kultur der Erinnerung an den deutschen Kolonialismus. Ein junger Mann, den wir am Denkmal treffen, drückt es so aus. There is a story in school. The students learn about this. In der Schule lernen die Kinder etwas über diese Geschichte. In der Grundschule und der Oberschule. Man lernt etwas über den Krieg von Mkwawa mit den Deutschen. Zu der Zeit, als Mkwawa die deutsche Armee angriff und den General von Zelewski umbrachte, in der Schlacht von Lugalo. Und er erbeutete einige Gewehre, die er von da an im Kampf gegen die Deutschen benutzte. Er hat sich im Gebiet des heutigen Nationalparks versteckt. Da gibt es einen Berg, Kimila Matonge. Da hat Mkwawa mit seiner Armee trainiert. Diese Gegend hier in Iringa war ein repräsentatives Viertel für die Lokalregierung. Wer in der Old Boma verurteilt wurde, wurde hierher zur Exekution gebracht. Hier war der Hängebaum. Der junge Mann beklagt, dass das Denkmal in einem schlechten Zustand sei und die Leute, die in der Nähe wohnen, nichts über seine Bedeutung wüssten. Die Schlinge am Denkmal, die einmal an einem Ast der Baumskulptur hing, wurde abgeschnitten. Die entstehende Erinnerungskultur in Iringa kann sich auf noch existierende Gebäude aus der Stadt beziehen. In der ehemaligen deutschen Markthalle herrscht reges Treiben. Verkäufer bieten Mangos, Gemüse, getrocknete Fische und so weiter an. Unweit der Markthalle steht das renovierungsbedürftige Gebäude der ehemaligen Militärstation, das die Deutschen errichteten, nachdem sie Mkwawa aus Kalenga vertrieben hatten. Hier stehen wir jetzt vor dem allerersten Gebäude von Iringa Stadt oder das Gebäude, was noch übrig ist von der deutschen Militärstation in Iringa. Die wurde 1896 errichtet, als die Deutschen gesehen haben, wir müssen in Iringa selber unseren Stützpunkt errichten, sonst können wir den Widerstand nicht brechen, der Hehe oder Wahehe. Das heißt, von hier wurden die ganzen Operationen geleitet. Die Suche nach dem Mkwawa, die Verurteilung, wenn Leute als Kollaborateure verurteilt wurden, geschah das in dieser Station hier. Vor dem Gebäude befindet sich ein Denkmal, das an den Maji-Maji-Krieg erinnert. Iringa war eine wichtige Militärstation, von der aus die Truppen entsendet wurden, weiter südlich, um gegen die Aufständischen zu kämpfen. Das Denkmal wurde errichtet zu Ehren der Verstorbenen auf Seiten der Deutschen. Was wiederum keine Deutschen waren, sondern die afrikanischen Soldaten, die für die Deutschen gegen die anderen Afrikaner, die aufständischen Afrikaner, gekämpft haben. Man sieht die Liste der Gefallenen auf der Tafel hier, die mit ihren ethnischen Herkünften, das ist ganz interessant. Man sieht Leute, die ursprünglich aus dem Sudan kamen, die ersten Mitglieder der Schutztruppe. Dann sieht man andere aus verschiedenen tansanischen Volksgruppen. Und man sieht auch, dass zu dem Zeitpunkt, als der Krieg Maji-Maji-Krieg lief, 1905, 1906, auch schon Wahehe der Schutztruppe beigetreten waren. Nachdem nämlich Mkwawa besiegt war, 1898, haben die Deutschen auch eifrig Soldaten aus dem Hehe, aus seiner früheren Armee rekrutiert, weil sie eben den Ruf hatten, starke Soldaten, widerstandsfähige Soldaten zu sein. Bei der Verfolgung von Mkwawa und seinen Widerstandskämpfern setzten die Deutschen systematisch Dörfer und Felder in Brand, raubten das Vieh und verursachten so eine Hungersnot. Frauen und Kinder wurden verschleppt, Kriegsgefangene exekutiert. 1898 stellten die deutschen Soldaten Mkwawa schließlich im Busch. Der an der Verfolgung des Hehe-Chiefs beteiligte Feldwebel Merkel beschrieb das Ereignis im Deutschen Kolonialblatt am 22.07.1898. Nach einer halben Stunde hörten wir in südwestlicher Richtung einen Schuss. Der Boy meinte, Mkwawa schösse sich wild. Wir zogen Stiefel und Gepäck ab und rutschten auf dem Leib vor zu einem Baobab, den ich erkletterte, um Ausschau zu halten, konnte aber nicht sehen. Wir rutschten über sehr geröllreiches Land weiter bis zu einer trockenen Wasserrinne, in welcher wir 100 Meter weit weg in das Lager sahen, und rutschten bis auf 30 Meter heran. Zwei Gestalten sahen wir jetzt, anscheinend schlafend, davor liegen. Die eine bezeichnete der Boy als Mkwawa selbst. Da wir auf dem Geröll nicht unbemerkt weiter konnten, legten wir an, schossen und rannten vor. Beide Gestalten waren tot. Die vom Boy als Mkwawa bezeichnete, seit etwa 1,5 Stunden, aber ohne Totenstarre. Der Msagira Emnia Urambo bezeichnete diese Leiche sofort als Mkwawa selbst. Augenscheinlich hatte sich dieser, als wir den erwähnten Schuss hörten, selbst erschossen. Der Schädel des toten Chiefs wurde dann abgetrennt und zu Tom von Prinz in die Station geschickt. Dort wurde er fotografiert. Eine Reproduktion des Fotos hängt im Museum von Iringa. Was dann mit dem Schädel Mkwawas geschah, ist ungeklärt und gehört zur Kriminalgeschichte der deutsch-ostafrikanischen Kolonialzeit wie zur nationalen Mythologie Tansanias. Angeblich wurde Mkwawas Schädel als Siegestrophäe nach Deutschland transferiert. Ungewiss aber, ob es sich tatsächlich um Mkwawas Kopf handle, sagt Jan Küver. Haben Sie wirklich den Kopf der Leiche des Mkwawas hierher gebracht? Oder ist es schon dort im Busch vertauscht worden? Es gibt eben auch Gerüchte, dass die Leute, die dann die Leiche gezeigt haben, die falsche Leiche gegeben haben, den Deutschen. Und dass stattdessen der Kopf des Leibwächters mitgenommen wurde. Mkwawas Schädel war nicht der einzige, der zu wissenschaftlichen Zwecken nach Deutschland transportiert wurde. In die Schädelsammlung von Rudolf Virchow in Berlin wanderten Hunderte von Schädeln und Gebeinen aus Afrika. Die Sammlung spielt heute in der Diskussion um die Restitution geraubter menschlicher Gebeine eine zentrale Rolle. Mkwawas Schädel aber ist der Musterfall einer bereits nach dem Ersten Weltkrieg geforderten Restitution. Der Vertrag von Versailles regelte in Artikel 246, dass der Schädel des Sultans Mkwawa, der aus Deutsch-Ostafrika weggenommen und nach Deutschland gebracht worden ist, der britischen Regierung zu übergeben sei. Tatsächlich passierte zunächst nichts. Mkwawas Schädel galt als nicht auffindbar. Und die Nazis hatten an einer Erfüllung des Versailler Vertrags ohnehin kein Interesse. Erst 1954 wurde auf Initiative des britischen Gouverneurs Edward Twining, der das heutige Tansania als UNO-Treuhandsgebiet verwaltete, der mutmaßliche Schädel des Hehe-Chiefs aus der Sammlung des Bremer Überseemuseums nach Iringa zurückgeführt und den Hehe in einer feierlichen Zeremonie übergeben. Twining erhoffte sich davon einen Legitimitätsgewinn für die britische Mandatsherrschaft, meint der Dar es Salaam-Historiker Frank Edward. The British, when they came, they knew that these are the guys who are close to the Germans. Als die Briten kamen, wussten sie, dass die Hehe starke Kämpfer waren und für die Deutschen gekämpft hatten. Sie wussten also, dass man die Hehe erst für sich gewinnen musste. Und wie macht man das? indem man gut über sie spricht und sie als wichtigsten Stamm behandelt. Sie wussten, dass die Deutschen den Hehe-Führer getötet und seinen Schädel nach Deutschland gebracht hatten. Die Briten kämpften im Ersten Weltkrieg mit den Deutschen in Europa und Afrika. Nach ihrem Sieg setzten sie Entschädigungszahlungen fest. Aber sie wollten ihnen auch eine symbolische Niederlage bereiten, indem sie 1919 die Rückgabe kultureller Artefakte in den Versailler Vertrag schrieben. When they inserted a clause in the Treaty of Versailles in 1919. Mit Jimson Sanga fahren wir nach Kalenga zum Mkwawa Memorial Museum, wo der von den Briten restituierte Schädel ausgestellt ist. Heftiger Regen fällt. Von der Hauptstraße geht es über matschige Feldwege durch ein kleines Dorf. Es ist gegen 5 Uhr abends, als wir ankommen. Eigentlich hat das Museum schon geschlossen. Aber ein junger Wärter sperrt uns auf. Wir sind die einzigen Besucher. Leider gibt es hier kein Licht, sodass wir uns also durch die Halbdunkelheit hier bewegen müssen zu dem ausgestellten Schädel, der hier in einer Vitrine aufgebaut ist. Es ist Chief Mkwawas Schädel. Und in anderen Vitrinen entlang des kleinen Raums hier sind also Waffen ausgestellt. Die Taschenlampe leuchtet jetzt auf. Diese Vitrine, da heißt es, das sind also Gewehre, die Chief Mkwawa von einem arabischen Händler gezogen hat, im Austausch gegen Elfenbein. Aha, also es handelt sich hier um das Gewehr, mit dem er Selbstmord begangen hat, sagt hier diese Beschreibung. The central part of our exhibition is Chief Mkwawa's skull. That was brought back to Tanzania, by then it was Tanganyika. Das Zentrum der Ausstellung ist Chief Mkwawas Schädel, der nach Tanganyika, Tansania, zurückgebracht wurde, 1954, unter der britischen Herrschaft. Er steht für die örtliche Regierung hier. Das war Heheland damals. Das ist der Schädel des Regierungschefs. So, this is the head of state. This skull is being claimed. Wir denken, es ist der originale Schädel, denn man meint, dass sich Mkwawa durch den Kopf schoss und die Kugel am Kopf oben wieder austrat. Weil dieser Schädel hat also, wenn man ihn jetzt mit der Taschenlampe von oben beleuchtet, man sieht, da ist also ein Loch im oberen Teil des Hinterschädels. Ob das eine Schusswunde ist, kann ich jetzt als Laie nicht beurteilen. Do you think it's how important this is, this place for the Tanzanian people? Are there a lot of tourists coming? Yeah, usually this is the, I should say, the oldest museum of the local community. Das ist das älteste Museum der lokalen Gemeinde, das 1954 eröffnet wurde. We grew up in school learning about the. Wir haben in der Schule etwas über das Mkwawa Kalenga Museum gelernt. Wir kommen nach Kalenga nicht nur, um den Schädel von Mkwawa zu sehen, sondern auch, um den Ursprungsort der Hehe kennenzulernen, Kalenga. Viele Touristen kommen hierher. Hier sehen wir das alte Besucherbuch, noch vor der Zeit der Unabhängigkeit. Und das hier waren die originalen Schachteln, in denen der Schädel hertransportiert wurde. Ob es sich um den authentischen Schädel des Hehe-Häuptlings handelte, spielte für die Briten eine untergeordnete Rolle, meint Frank Edward. Er hat 2020 mit den deutschen Historikern Bettina Brockmeier und Holger Stöcker eine akribische Untersuchung zum sogenannten Mkwawa-Komplex veröffentlicht. Der von den Briten restituierte Schädel sei nicht der authentische. Und die öffentliche Zurschaustellung des Schädels in dem für Mkwawa gebauten Museum in Kalenga von den Briten gefordert worden. In Iringa, in Uhehe, we don't have this culture of putting scars of people as memory. In Iringa gibt es keine Kultur der Ausstellung von Schädeln zu Erinnerungszwecken. Die Hehe ehren ihre Toten nicht, indem sie deren Gebeine zeigen, sondern indem sie sie in Gräbern bestatten. Wenn jemand stirbt, wird er ein Ahnengeist. Die Briten aber behaupteten, dass die Hehe den Schädel zeigen wollten. Für Frank Edward ist die Ausstellung von Nkwavas Schädel daher eine aufgezwungene Form der Erinnerungskultur. Sie haben das koloniale und offizielle Narrativ übernommen, dass man Dinge von historischer Bedeutung in den Museen ausstellen soll. In der Zeit, als der Schädel Nkwavas zurückkam, hat der damalige Hehe-Chief Adam Sapi Nkwava, der Enkel, gesagt, wir machen das nicht aus unserer Ahnentradition, sondern wegen der Geschichte. In our culture we don't venerate this, but for our history we have to do this. Tatsächlich ist der Hehe-Chief zu einem Symbol der Unabhängigkeit Tansanias geworden und das Mkwawa-Museum eine nationale Pilgerstätte. Jimson Sanga hat als Anthropologe wohl auch seine Zweifel an der Echtheit des Schädels. Aber er betrachtet ihn als Ikone eines postkolonialen Nationalstolzes und notwendiges Beispiel für weitergehende Forderungen, afrikanische Kulturgüter zu restituieren. Erstens bringt es uns die Geschichte des Lebens unserer Vorfahren, von Mkwawa und seiner Familie zurück. Denn für uns ist es kränkend zu wissen, dass ein Teil unserer Vorfahren, wie sie mit den Gebeinen und Schädeln verbunden sind, nicht bei uns sind, sondern im Exil. In der afrikanischen Tradition fühlt man sich mit den Ahnen verbunden. Ein Teil unserer Ahnen ist aber nicht bei uns, sondern irgendwo in Deutschland. Die Deutschen haben ihre Gebeine in ihren Sammlungen und Museen. Die Rückgabe könnte einen zeremoniellen Sinn haben, dass sich damit unsere Unabhängigkeit realisiert. Die Spur von Mkwawas Schädel führt nach Deutschland, wo viele der aus Tansania geraubten Schädel und Gebeine, die sogenannten Human Remains, in der Sammlung der Berliner Charité landeten. Die 1896-97 von Deutschen aus der Grabstätte der Mkwawa-Königsfamilie in Rungemba entwendeten Gebeine wurden an den Anthropologen Felix von Luschan am Königlichen Museum für Völkerkunde in Berlin gesandt, wo man Schädelvermessungen aus wissenschaftlicher Sicht durchführte, die heute rassistisch genannt werden. Vor einigen Jahren begannen deutsche Wissenschaftler, die lange unbeachteten Sammlungen zu erforschen und versuchten, Schädel zu identifizieren, nach denen die tansanischen Nachkommen der Ermordeten heute oft verzweifelt suchen. Restitution ist in dem Fall nicht nur eine kulturpolitische Forderung, sondern Ausdruck religiöser Verpflichtung. Man will die Gebeine der ermordeten Ahnen an den Ort ihrer Herkunft zurückholen, um sie dort rituell beizusetzen. Doch lassen sich die in den deutschen Sammlungen befindlichen Gebeine oft nicht klar zuordnen, erklärt der Historiker Holger Stöcker, der in Zusammenarbeit mit Frank Edward und der deutschen Historikerin Bettina Brockmeier die Frage nach dem Verbleib von Mkwawas Schädel untersucht hatte. Man muss natürlich in Rechnung stellen, dass es in Deutschland zwei Weltkriege gab, die auch Verluste erbracht haben in der Dokumentation von solchen Sammlungen. Die fraglichen Sammlungen in Berlin haben auch in der Hinsicht Verluste erlitten. Für die eine große Sammlung ist die Kartei völlig verloren gegangen im Zweiten Weltkrieg. Für die andere, für die Rudolf-Virchow-Sammlung, ist die Dokumentation erhalten. Aber es war auch so, dass nach dem Ersten Weltkrieg im Grunde genommen das große Interesse an solchen Sammlungen stark nachgelassen hat. Der Höhepunkt war um 1900 der rassenanthropologischen Forschungsansätze. Nach dem Ersten Weltkrieg hat sich das Forschungsinteresse verschoben auf andere Fragestellungen, die sich jetzt nicht unbedingt mehr um menschliche Gebeine bemüht haben. Von daher haben auch die Sammlungen als solche weniger Pflege erfahren. Und dabei gab es immer Verluste, auch an Kuratorenwissen, Lushan ist 24 gestorben und mit Lushan ist im Grunde genommen auch der letzte große Kurator dieser Berliner Sammlung nicht mehr da gewesen. Sein Wissen hat sich mit seinem Tod auch aufgelöst. Nkwawas Schädel, den die Briten restituierten, sei höchstwahrscheinlich nicht authentisch, lautet das Ergebnis der Studie der drei Historiker. Es passen schlichtweg zu viele Details nicht zusammen. Wenn man den Schädel als solchen begutachtet, dann kommt man zu der Erkenntnis, dass er Spuren trägt eines wahrscheinlich gewaltsamen Todes, dass diese Spuren aber nicht übereinstimmen unbedingt mit den historisch überlieferten Abläufen der Selbsttötung von Nkwawa. Also wenn man vergleicht das Einschussloch zum Beispiel, den Durchmesser des Einschussloches, dann ist das viel größer als die Kugel, die damals von den Gewehren verwendet worden sind, der deutschen Schutztruppe und die damals auch von den Wahehe im Krieg eingesetzt wurden. Es ist auch so, dass dieses Loch an der Seite besteht und die Überlieferung sagt aber, dass er sich von unten sozusagen her erschossen hat, beziehungsweise dass der Schuss eines deutschen Sergeanten in den Körper ging und nicht in den Schädel. Zudem steht die Frage ganz stark im Vordergrund, warum dieser Schädel in der Sammlung in Bremen gewesen sein soll. Weil solche Schädel von solch bedeutenden Figuren des tansanischen Widerstandes nicht nach Bremen gegangen wären, sondern nach Berlin. Und für diesen Schädel ist dann auch noch ein passender Unterkiefer gesucht worden, was auch nicht gerade für eine nachvollziehbare Überlieferung oder Sammlungsgeschichte dieses Schädels spricht. Inzwischen haben die Nachforschungen der Historiker immerhin Hinweise auf andere Schädel der Familie Nkwawa ergeben. 12 von ihnen konnten nach historischer und bioanthropologischer Forschung Angehörigen der Hehe zugeordnet werden. Die Restitutionsdebatte, eine neue Provenienzforschung und das Engagement von postkolonialen Aktivisten haben im Fall des Nkwawa-Komplexes zu einem praktischen Ergebnis geführt. Am 16. Januar 2025 wurden die 12 identifizierten Hehe-Schädel an eine tansanische Delegation übergeben, die von einem Urenkel Nkwawas, dem heutigen Oberhaupt der Hehe, Adam Abdul Sapi Nkwawa II., geleitet wurde. Die Geschichte seiner Vorfahren, betonte er, sei auch ein Zeugnis für die Widerstandsfähigkeit, den Mut und die Entschlossenheit eines Volkes, das sich weigerte, seine Würde aufzugeben. Der Dekan der Charité, Joachim Spranger, bat die Hehe um Entschuldigung für das Leid und das Unrecht, das ihnen während der deutschen Kolonialzeit zugefügt worden war. Auf dem Weg zu den neuen, gerechteren postkolonialen Beziehungen zwischen ehemaligen Kolonialmächten und ihren Kolonien ist man einen Schritt vorangekommen. Ich stehe jetzt hier mit dem Führer Bernhard Netahondi in dem Museum Old Boma und Bernhard ist mit mir in einem Raum dieses Museums, der der deutschen Periode gewidmet ist. Es ist also die Zeit von hier 1887 bis 1916, als die Deutschen dann den Ersten Weltkrieg verloren hatten und das Land verlassen mussten, nachdem sie von den Briten besiegt waren. Und im angrenzenden Raum sieht man also die britische Periode, wie es hier heißt, also diese Zeit, die bis zur Unabhängigkeit von Tansania andauert. This building, we call it Old Boma, and it's the oldest building in Dar es Salaam currently. And it was built in 1860 by Sultan Majid bin Sayed. Dieses Gebäude heißt Old Boma. Es ist das älteste Gebäude in Dar es Salaam. 1860 von Sultan Majid bin Sayed als Gästehaus für Reisende erbaut, die von Sansibar kamen. So basically we deal with architectural conservation And you know, most of the buildings in Dar es Salaam, not only in Dar es Salaam, but in Tanzania, most of the architectural heritage are German-left buildings. Wir setzen uns für die Erhaltung der historischen Bauten ein. Das architektonische Erbe stammt vor allem aus der deutschen Zeit. Wir kümmern uns aber auch um den öffentlichen Raum, Denkmäler und Parks. We are not only dealing with buildings only. We are also dealing with open spaces. We are also dealing with monuments. So open spaces, we are actually talking about the botanical gardens, the parks and several other places. Bernhard Ntahondi. Geboren 1994, studierte Architektur in Dar es Salaam und arbeitet als Museumsführer in der sogenannten Old Boma, dem ehemaligen Sitz der deutschen Kolonialverwaltung in Dar es Salaam. Das dreistöckige Gebäude steht im Zentrum der Altstadt an der Uferpromenade. Im Museum wird die architektonische Entwicklung der Stadt dokumentiert, die heute mit ca. 6 Millionen Einwohnern zu den schnell wachsenden Megacities gehört. Zur Zeit der deutschen Kolonialisierung von Ostafrika war Dar es Salaam ein Ort mit nur 3.000 bis 4.000 Einwohnern. Jetzt stehen wir hier also vor einer dieser Schautafeln. Da heißt es also vom Jahr 1887 an beginnend die Geschichte der europäischen Ankunft der Kolonialbevölkerung damals in Dar es Salaam. Bernhard, was können wir auf dieser Schautafel sehen? I mean, here we have like the whole history of the German from when the German arrived in Dar es Salaam. Hier geht es um die Geschichte von Dar es Salaam seit 1887, nachdem die Deutschen ihre Hauptstadt von Bagamoyo hierher verlegt hatten. Because before that they used to have Bagamoyo as their German colonial capital. Das ca. 70 Kilometer nördlich von Dar es Salaam liegende Bagamoyo war bis ins späte 19. Jahrhundert ein Handelszentrum für Sklaven und Elfenbein, die aus dem Landesinneren zur Insel Sansibar verschifft wurden. Heute zeugen in dem 35.000 Einwohner zählenden Ort die alte katholische Kirche, die ehemalige Missionsstation, das einstige Zollhaus, Ruinen der Old Boma und die Festung von der deutschen Kolonialzeit. Wie in Iringa hatte es auch hier einen Hinrichtungsplatz gegeben, an den ein Obelisk neben der Militärstation erinnert. Here is the place where the German colonialists used to hang to death revolutionary Africans who were opposing their repressive rule. Unweit des Denkmals, nahe am Strand, wo Fischer in traditioneller Handarbeit ihre Boote bauen und Fische verkaufen, findet man einen kleinen deutschen Friedhof. Grabsteine verzeichnen die Namen kaiserlicher Soldaten, die in Bagamoyo im Krieg gegen Abushiri bin Salem den Tod fanden. Hier ruht in Gott der Unterleutnant zur See Max Schelle von seiner Majestät Kreuzer Schwalbe, 24 Jahre alt, fiel er am 19. Mai 1889 beim Sturm auf die befestigte Stellung bei Bagamoyo. Allen voran der erste im feindlichen Lager. Zum Andenken an den mit Gott für Kaiser und Reich im siegreichen Kampfe am 8. Mai 1889 gefallenen Matrosen Heinrich Lael, seiner Majestät Schiff Leipzig. Nach der Niederschlagung des Aufstandes der Küstenleute verlegten die Deutschen ihre Hauptstadt nach Dar es Salaam, das einen geschützten Hafen bot, an dem auch große Dampfboote anlegen konnten. Die Stadt wurde nach einem Masterplan des Distriktchefs August Loye entlang der kreisförmigen Bucht errichtet. Im Museum der Old Boma kann man einen Stadtplan von Dar es Salaam aus der Zeit um 1900 betrachten, der mit seinen Straßennamen Kaiserstraße, Wilhelmsufer, Bismarckstraße, Trotha-Straße, Scheele-Straße an die Protagonisten der deutschen Kolonialzeit erinnert. Die Allee unter den Akazien hatte man in Anlehnung an die Berliner Allee unter den Linden angelegt. Also die Deutschen haben hier offenbar eine bestimmte Art der Stadtentwicklungspolitik dann gemacht. Vielleicht gehen wir zur nächsten Schautafel. Da kann man also jetzt einige Kolonialbauten sehen. Die Deutschen haben viel in Tansania gebaut, nicht nur in Dar es Salaam. Die meisten Gebäude in Dar es Salaam stehen noch und werden genutzt. Zum Beispiel das Ocean Road Krankenhaus, das zwischen 1887 und 1889 gebaut wurde. Ein Hospital speziell für Europäer. Und es steht auch noch. This exists still today. It still exists. Ja, es steht noch. So there is a lot of other buildings. We have the Magistrate Court. So wie viele andere Gebäude auch. Zum Beispiel das Gerichtsgebäude, in dem heute das Handelsgericht untergebracht ist. Oder der Gouverneurspalast, der im Ersten Weltkrieg bombardiert wurde. Auch das Rathaus steht noch und wird heute von der Dar es Salaamer Stadtverwaltung benutzt. Auch die Kirchen aus der deutschen Zeit gibt es noch. Zum Beispiel die 1899 bis 1902 im neogotischen Stil errichtete Jerusalemkirche. Die Deutschen waren stolz auf die neue Kolonialmetropole. Ein 1912 publiziertes Buch mit dem Titel Eine Reise durch die deutschen Kolonien, Deutsch-Ostafrika, zeigt eine Fotografie der damals noch kleinen Stadt von der Meerseite her und lobt ihre malerische Lage. Umgeben von Palmen ragen die Türme der katholischen und evangelisch-lutherischen Kirche auf. Jeder Reisende, der Dar es Salaam, die Hauptstadt unserer Kolonie, besucht hat, ist von ihrer herrlichen Lage entzückt. Dem Hafen sind einige Inseln mit steilen Korallenkalkufern, überragt von vielen gewaltigen Affenbrotbäumen und dem hohen Leuchtturm vorgelagert. Hat das Schiff diese passiert, so scheint es direkt auf den mit Palmen dicht bestandenen Strand auflaufen zu wollen. Da plötzlich öffnet sich ein schmaler Kanal, ein Meeresarm. Mitten durch üppige Vegetation fährt der Dampfer hindurch in das weite Hafenbecken, das belebt ist durch zahlreiche arabische Dhows und sonstige kleine Fahrzeuge und umsäumt von einem sattgrünen Wald von Kokospalmen, Mangobäumen und anderen tropischen Gewächsen, aus dem die weißen Häuser und schönen Kirchen Dar es Salaams malerisch hervorschauen. Von 1887 bis 1894 wuchs die Zahl der Einwohner von 3.000 bis 4.000 auf ungefähr 10.000. Aber die deutschen Siedler, die sich in Dar es Salaam niederließen, machten nur eine Minderheit der Stadtbevölkerung aus. Geplant wurden auch Quartiere für die sogenannten Eingeborenen, die arabische und afrikanische Bevölkerung, die von der für Deutsche reservierten Kernstadt abgegrenzt waren. So entstand die in drei Zonen unterteilte Hauptstadt als Topographie rassistischer Segregation, die damals auch mit hygienischen Gesichtspunkten begründet wurde, wie ein Dokument aus der britischen Periode im Old Boma Museum demonstriert. Ein Handbook of German East Africa warnt britische Soldaten davor, sich in die eingeborenen Viertel zu begeben, weil man sich dort mit der von Flöhen und Läusen übertragener Schlafkrankheit oder Malaria anstecken könne. Von der Dachterrasse der Old Boma kann man nach Süden hin auf den Fährhafen schauen, von dem die Boote nach Sansibar ablegen. Im Westen erheben sich hässliche Hochhaustürme. Nach Osten geht der Blick auf die lange Uferpromenade, die die Deutschen zu Ehren ihres Kaisers als Wilhelmsufer angelegt hatten. Was Dar es Salaam von außen verspricht, hält es innen in vollem Maße. Es ist ein Musterbeispiel dafür, wie der Deutsche mit echt deutscher Gründlichkeit diejenigen Plätze, wo er sich niederlässt, behaglich und adrett auszustatten pflegt. Hat der Ankommende die Landungsbrücke verlassen, So nehmen ihn die sauber gehaltenen Straßen mit den schmucken Tropenhäusern auf. In einem Baustil, der den Verhältnissen trefflich angepasst ist und seine Entstehung wesentlich den Erfahrungen deutscher Architekten verdankt. Ein Beispiel ist das Postamt. Die Stadt hat mit ihren schmucken Plätzen, Alleen und Parkanlagen durchaus den Charakter einer kleinen Residenz. Selbst in den eingeborenen Vierteln wird streng auf Sauberkeit gehalten. Und von dem Schmutz, der den Reisenden in anderen orientalischen Städten entgegentritt, im Gegensatz zu dem prächtigen Anblick von der See aus, ist in Dar es Salaam nichts zu sehen. Zum Reiz der Residenzstadt, die das Buch beschwört, ohne auf die rassistische Segregation einzugehen, trug auch die große evangelisch-lutherische Kirche bei, die 1899 bis 1902 im spätromantischen, burgenhaft neogotischen Stil erbaut wurde und an Neuschwanstein erinnert. Unweit der Kirche stand das Hotel Kaiserhof, in dem der Reisende den Komfort von moskitofreien Zimmern und Wiener Café, Billard und Lesesaal mit Bier vom Fass und eisgekühlten Getränken genießen konnte. Der Kolonialismus war auch eine Utopie gehobener Lebensart in der exotisch verklärten schönen Fremde. Die Deutschen hatten der auf dem Reißbrett entworfenen Stadt ihren nationalistischen Stempel aufgeprägt, indem sie die Straßen nach den Größen der deutschen Politik benannten und zu ihren Ehren Denkmäler errichteten. Gegenüber der evangelischen Kirche stand einst eine Bronzeskulptur von August Leue, die in der britischen Zeit gestohlen wurde und nicht mehr aufzufinden ist. An der Kreuzung von Bismarckstraße und unter den Akazien war 1909 ein Monument zu Ehren des Reichskommissars und Gouverneurs Hermann von Wissmann errichtet worden, der den Krieg gegen Abushiri geführt hatte. Den rechten Arm triumphierend in die Hüfte gestützt, in der linken einen Säbel, stand er mit Uniform und Helm der Schutztruppe erhöht auf seinem Sockel. Zu seinen Füßen ein Askari, der eine Reichsflagge über einem erlegten Löwen ausbreitet. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Statue als Kriegsbeute nach London gebracht, dann aber 1921 nach Hamburg transferiert und vor der Universität aufgestellt. Die Ausstellung Deutscher Kolonialismus des Deutschen Historischen Museums in Berlin 2016 dokumentierte das weitere Schicksal des Denkmals. 1961 forderten Studierende erstmals und erfolglos die Demontage des Denkmals. Sie argumentierten unter anderem damit, die Darstellung beleidige ihre afrikanischen Kommilitonen. Die Kritik brachte die deutsche Kolonialvergangenheit mit den Befreiungsbewegungen des globalen Südens und der US-Politik in Vietnam in Zusammenhang. Nach mehreren gescheiterten Versuchen gelang der Denkmalsturz in der Nacht des 31. Oktober 1967 nach einer Abstimmung des Studentenparlaments. Die Universitätsleitung ließ das Denkmal in der Sternwarte der Universität einlagern, wo es bis heute aufbewahrt wird. When the ship all of a sudden it sprung a leak and it drifted to the bottom of the sea. Heute steht in Dar es Salaam an der Stelle des ehemaligen Wissmann-Denkmals ein 1927 von den Briten gestiftetes Monument für die Askari, die im Ersten Weltkrieg an ihrer Seite kämpften. Die Briten verstanden es, ihre Kolonien zu regieren, indem sie nicht nur auf militärische Macht setzten, sondern die Zustimmung der Bevölkerung zu gewinnen suchten. Ein Denkmal für die Askari war ebenso wie die Rückgabe des Schädels von Mkwawa eine Geste der Anerkennung gegenüber den Einheimischen. The Germans used the dialect rule and the British used the indirect rule. So in dialect rule, that's why there was a lot of wars. I'm talking about Abushiri war. Die Deutschen regierten Tansania mit Gewalt, führten in der kurzen Zeit ihrer Herrschaft Kriege gegen Abushiri, gegen die Hehe, gegen die Chaga und den Maji-Maji-Krieg und hatten entsprechend mit Widerstand zu tun. Die Briten etablierten eine eher indirekte Herrschaft, indem sie die lokalen Führer anerkannten und respektierten. So konnten sie Kriege vermeiden. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Tanganyika von der britischen Kolonialregierung verwaltet. Noch heute sprechen viele Tansanier neben der Landessprache Kiswahili Englisch. Deutsch kann fast niemand. Und die deutsche Kolonialgeschichte ist weitgehend vergessen. Der britische Einfluss war nachhaltiger, aber hat doch nicht die vielfältigen anderen kulturellen Einflüsse auf das Land überdeckt, betont Bernhard Ntahondi. Even the English, yes, still have impact, but not that much impact. Because, you know, as I've been telling you, like, it's not only the Germans and the British who came to the coast of East Africa. Die Engländer hatten einen Einfluss auf die Entwicklung des Landes. Aber nicht nur sie und die Deutschen kamen an die ostafrikanische Küste, sondern auch die Perser, die Inder, Araber und Portugiesen. Die Araber haben sicher das Küstenland am meisten geprägt, durch ihre Religion, die Kleidersitten, die Sprache. Sie waren jahrhundertelang hier und ihr Einfluss auf Tansania war größer als der der Engländer oder Deutschen. Yes, the German came and the British also came, they stayed, but what many people doesn't know is the Arabs were here for centuries. So their influence is much more bigger comparing to them. Am Ende dieser Straßenflucht sehen wir nochmal ein anderes Gebäude aus der deutschen Kolonialzeit. Und Bernhard sagt, dieses Gebäude sollte also auch niedergerissen werden nach der Unabhängigkeit. Nyerere wollte es also zerstören. Oh, these German buildings here from the other Court of Appeal. These were actually supposed to be demolished because of their history. Alle diese deutschen Gebäude sollten wegen ihrer kolonialen Vergangenheit zerstört werden. Zum Beispiel ließen die Deutschen in einem Casino hier in dieser Straße Afrikanerinnen als Striptease-Tänzerinnen arbeiten. Es gab hier Nachtclubs für Unteroffiziere und höhere Ränge. Hinter den schönen Fassaden der Residenzstadt verbarg sich die koloniale Gewalt. Während man in den Kirchen betete und fromme deutsche Lieder sang, während man im mit Geweihen erlegter Wildtiere und erbeuteten Waffen afrikanischer Krieger geschmückten Speisesaal des Offiziersclubs an einer langen Tafel dinierte und Champagner trank, fand gleichzeitig der Maji-Maji-Krieg statt, der 300.000 Ostafrikanern das Leben kostete. Auslöser des Krieges war die Auflehnung der örtlichen Bevölkerung in der Region Kiliwa gegen die von den Deutschen erzwungene Steuererhebung und Zwangsarbeit, erzählt Chief Emmanuel Zulu Gama, den wir im Nationalmuseum von Dar es Salaam treffen. Emmanuels Großonkel war Mputu Gama, der im Maji-Maji-Krieg als Chief der Ngoni in der Region Songea gegen die Deutschen kämpfte. It is told that Kilwa, this uprising started because the Germans of that time were forcing people to do what they thought was right. Die Deutschen haben den Aufstand in Kilwa verursacht, indem sie die Bevölkerung dazu zwangen, Häuser und Amtsgebäude zu errichten, ohne dass man sie dafür entlohnte. And people were forced to pay taxes, which were not in their mind. So they started revolting them. Außerdem zwang man sie, Steuern zu bezahlen. Deshalb lehnten sie sich auf, denn sie wollten sich nicht unterordnen. Sie hatten aber nur schlechte Waffen, Speere, Prügel, Pfeil und Bogen, während die Deutschen Schusswaffen benutzten. If you revolt, you kill everybody with a gun, and we use arrows and spears and clubs like that. In der Abteilung des Nationalmuseums, das sich der deutschen Kolonialzeit widmet, hängt über dem Foto eines Ngoni-Kriegers ein Schild aus Tierhaut, das wohl Speere, aber nicht Gewehrkugeln abwehren konnte. Waffentechnisch waren die Deutschen mit ihren Schusswaffen den ostafrikanischen Soldaten weit überlegen. Dennoch zog sich der Maji-Maji-Krieg über 2 Jahre hin. 1905 hatte er sich von Kilwa aus bis in die Region von Songea verbreitet. Der Aufstand gegen die Deutschen begann mit der Tötung eines örtlichen katholischen Priesters, Pater Franziskus Leutner, von der Missionsstation Peramiho. Leutner hatte in seinem missionarischen Eifer 2 Jahre davor die Mahoka-Hütte der Ngoni, einen spirituellen Ort der Ahnenverehrung, zerstören lassen. When the mission from the Germans came to Tanganyika of that time, they went to Songea, and from there they went to Chief Mputagama to look for the area to build their mission, I mean their church and something like that. Die deutschen Missionare kamen nach Tanganyika und bauten im Herrschaftsgebiet von Chief Mputagama ihre Missionsstation, ihre Kirche und Häuser. So Father Cassian's peace was substituted by Father Franciscus. Der damalige katholische Pfarrer hieß Vater Franziskus. Er wollte seine Kirchengemeinde vergrößern. So Father Franciscus was trying to get more volunteers of the church. So his thinking was that if I destroy the spiritual house of the chief, people disintegrate and they will come to my church. Er dachte, wenn er das spirituelle Gebäude, das Heiligtum des Chiefs, zerstört, würden die Leute zu ihm in die Kirche kommen. Deshalb ließ er das spirituelle Zentrum des Chiefs, in dem Rituale abgehalten wurden, mit denen man die Zukunft voraussagen wollte, im Jahr 1903 anzünden. Told the people to go and lighten the house of the spiritual house of the chief. Die Hoffnung des deutschen Missionars, durch Zerstörung des heidnischen Heiligtums der Ngoni mehr Taufwillige für sich zu gewinnen, ging nicht auf. Im Gegenteil. After burning the spiritual house of the chief himself was very angry, and after sending Nachdem das Heiligtum von Vater Franziskus in Brand gesteckt worden war, war Chief Mputagama sehr wütend. Der Maji-Maji-Krieg begann in der Region Kilwa, aber breitete sich aus bis Songea. Chief Kinjektile Ngwale sandte von Kilwa Hilfsgesuche an seine Nachbarn, um Unterstützung in seinem Kampf gegen die Deutschen zu bekommen. No, Maji-Maji is a kind of medicine, which was believed that if we shoot a bullet, we'll turn into water. Seine Gesandten brachten auch das heilige Wasser mit. Maji bedeutet in Kiswahili Wasser, das Gewehrkugeln in Wasser verwandeln sollte. Mputagama trank dieses Wasser und befahl dann seinen Leuten, zur Missionsstation von Peramiho zu gehen, um gegen die Deutschen zu kämpfen und alle Weißen umzubringen. Fight the Germans. And everyone who is white in color, kill them. Im Nationalmuseum wird dieses blutige Kapitel nicht sehr ausführlich behandelt. Fotos zeigen in Ketten gelegte Krieger, die später von den deutschen Truppen hingerichtet wurden. Chief Mputagama ereilte ein ähnliches Schicksal wie Chief Mkwawa. Auf der Flucht vor den Deutschen wurde er gefangen genommen und 1906 gehängt. Sein General Songea Mbano hatten die Deutschen erschossen und seinen Kopf abgetrennt. Im Museum hängt ein Foto vom Mbano, aber seine Geschichte ist nicht dokumentiert. Die Erforschung der deutschen Kolonialzeit in Tansania steckt noch in den Kinderschuhen. Dafür widmet das Nationalmuseum viel Raum der Biografie des ehemaligen Staatsgründers Julius Nyerere und dessen Befreiungsbewegung. Der Dar es Salaam-Historiker Frank Edward argwöhnt, die tansanische Regierung wolle nicht allzu viel Aufklärung über die Kolonialzeit geben, denn dann müsste sie sich womöglich auch Selbstkritik gefallen lassen. The current regime we have is a little bit being undemocratic. Okay? So if they talk much about colonial history. Das jetzige Regime in Tansania ist undemokratisch. Wenn man über koloniale Geschichte sprechen würde, würde die Bevölkerung vielleicht auch besser begreifen, was ihr heute angetan wird. Und sie würde die Diktatur mit der Kolonialgeschichte vergleichen. Also reden die Herrschenden lieber über postkoloniale Geschichte und bestimmen, was in den Schulen gelehrt wird. Heute werden in Tansania die Menschen schon festgenommen und verurteilt, nur weil sie Kritik in den sozialen Medien äußern. Just because they criticize the regime in the Twitter, in the social media. In Songea ist die Geschichte des Aufstandes der Ngoni vielen bekannt. Jedes Jahr findet im Februar eine Gedenkzeremonie zu Ehren der Opfer des Maji-Maji-Krieges statt. Auch die deutsche Politik setzt sich mittlerweile für die Aufarbeitung der einstigen Kolonialverbrechen ein. Ja, ja, ja. 2023 kam Bundespräsident Walter Steinmeier nach Songea, um das Maji-Maji-Museum zu besuchen und mit Nachfahren von Chief Songea Mbano zu sprechen. Ihnen gegenüber sagte er: Ich verneige mich vor den Opfern der deutschen Kolonialherrschaft. Und als deutscher Bundespräsident möchte ich um Verzeihung bitten für das, was Deutsche hier ihren Vorfahren angetan haben. Deutschland ist bereit zu einer gemeinsamen Aufarbeitung der Vergangenheit. Steinmeiers Bitte um Verzeihung ist in dem Dokumentarfilm Das leere Grab von Agnes Lisa Wegner und Sisi Mlay dokumentiert, der von der Suche der Nachfahren nach dem Schädel von Duna Songea Mbano erzählt. Sein Name steht auf einem Grabstein, doch das Grab ist leer. Denn auch Mbanos Schädel wurde zu sogenannten Forschungszwecken nach Berlin gebracht und ist bis heute nicht gefunden worden. Die Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte und die Etablierung einer entsprechenden Erinnerungskultur hat in Tansania wie in Deutschland gerade erst begonnen. Wie man es richtig machen könnte, lässt sich in der Region Moshi am Kilimandscharo studieren, wo einst Karl Peters sein blutiges Regime etablierte. Heute ist die Gegend ein Zentrum des Tourismus. Aber die meisten Besucher wollen den 5.895 Meter hohen Berg besteigen oder den westlich des Kilimandscharos gelegenen Serengeti-Nationalpark besuchen. Sie interessieren sich weniger für die deutsche Kolonialgeschichte als für die wilden Tiere. Wer historische Interessen mitbringt, findet in Gabi Mzei, geboren 1983, einen guten Führer. Als Aktivist setzt er sich für das Gedenken an den ehemaligen Chaga-Chief Mangi Meli ein. Ich sitze jetzt hier am Tisch mit Gabriel Mzei Orio. Er ist mein Führer hier in der Gegend des Kilimandscharo, hier in der Chaga-Region, wo wir gemeinsam uns auf die Suche nach der Geschichte von Mangi Meli, einem der ehemaligen Chiefs hier in der Gegend, machen wollen, den die Deutschen im Jahr 1900 ermordet haben. Gabi ist heute mit einem T-Shirt gekommen. Da ist also Mangi Meli abgebildet. Eine Reproduktion eines bekannten Fotos. Es ist ein schmaler junger Mann mit einer Kopfbedeckung. Okay, this T-Shirt is part of my uniform. Uniform of my organization. Yeah, my organization is called Olmos Cultural Tourism. Dieses T-Shirt macht Reklame für die von mir gegründete Tourismusorganisation Old Moshi. Wir planen historische Touren für Besucher, die sich für die Kultur und Geschichte der Chaga interessieren. 1900 ist das Jahr, in dem Mangi Meli gehängt wurde. Wir erinnern jedes Jahr in einer Zeremonie daran. Wir kommen zusammen und laden Vertreter der Regierung ein. Wir gather together, we invite governmental people. They come, join us, we do poems with the school children. In der Schule lesen die Kinder Gedichte über Mangi Meli. Auch traditionelle Chaga-Tänze werden aufgeführt. Und wir pflanzen auch Bäume zu Mangi Melis Gedenken, um seine Geschichte im Bewusstsein zu erhalten. Denn viel von Tansanias Geschichte gerät leider in Vergessenheit. To make the history live on, because most of the history of Tanzania is disappearing. Mit Gabi fahren wir von Moshi nach Old Moshi, wo Mangi Meli an einem Akazienbaum gehängt wurde. Der kleine Ort liegt am Hang des Kilimandscharos. In dem 1912 publizierten Buch »Eine Reise durch die deutschen Kolonien, Deutsch-Ostafrika« ist er so beschrieben. Moshi liegt am Kilimandscharo, dessen beide Gipfel, der schneebedeckte Kibo und der Mawenzi, auf unserem Bilde deutlich sichtbar herüberleuchten. Das Bild zeigt die sehr hübsch und wohnlich eingerichtete, von einem prächtigen Garten umgebene Station. Moshi ist seiner Höhenlage von über 1100 Metern entsprechend gesund und für den dauernden Aufenthalt von Europäern geeignet und wird zweifellos jetzt, nachdem die Nordbahn den Platz erreicht hat, eine der wichtigsten Niederlassungen im Innern der Kolonie werden. Bisher ging der Verkehr mangels einer anderen besseren Verbindung von hier aus auf Ochsenwagen, die angesiedelte Buren eingeführt hatten, über die Grenze nach Voi, der nächsten Station der englischen Ugandabahn. In den letzten Jahren hat sich im Bezirk Moshi eine Reihe von Europäern angesiedelt, um Pflanzungen anzulegen und Viehzucht zu betreiben. Besonders wichtig sind die Landschaften um den Meru-Berg, der westlich vom Kilimandscharo gelegen einen wertvollen Teil des Bezirks Moshi bildet. Auf Initiative lokaler Aktivisten ist seit 2016 der Ort markiert, wo Mangi Meli hingerichtet wurde. Wir sind jetzt an diesem berühmten Baum angekommen. Dieser Baum, der muss also über 120 Jahre alt sein. Also wir steigen jetzt aus dem Auto aus und gehen jetzt hier auf die andere Straßenseite, wo dieser Baum sich immer noch befindet, an dem damals die Hinrichtung von Mangi Meli stattgefunden hat. Das ist also ein großer Baum mit großer ausladender Krone. Das ist also ein Akazienbaum. Und Gabi sagt, dieser Baum ist also tatsächlich schon mindestens über 120 Jahre alt. You see the monument and the sculpture of Mangi Meli. Man sieht hier das Denkmal mit einer Büste von Mangi Meli. And the plates written in different languages, four languages. Der Text steht in vier Sprachen auf der Gedenktafel. Das Swahili, Kiswahili, English, Englisch, Germany, Deutsch. And und Chaga. The sculpture, the artist was given some photos which were found in archives in Germany, and through the photos he was able to make that sculpture. Also dieses Monument zeigt hier eine Porträtbüste von Mangi Meli auf einem Sockel, und rings um diesen Sockel ist jetzt also hier geschrieben in vier Sprachen, was es mit diesem Platz auf sich hat. Ich lese mal die deutsche Inschrift, die hier steht. Da heißt es also, hier ruht in Ehren Mangi Meli Kyusa, Herrscher von Moshi im Land der Chaga von 1891 bis 1900, Sohn des großen Mangi Rindi Mandara, Herrscher von ca. 1860 bis 1891. Chief Mele bekämpfte die kolonialen Invasoren aus Deutschland und leistete erbitterten Widerstand gegen die Besetzung der Kilimanjaro-Region und die Unterdrückung der Chaga-Bevölkerung. Am 2. März 1900 wurde er mit 18 weiteren Chiefs und Führern der Wachaga, Wameru und Warusha an diesem Baum gehängt. Sein Haupt soll nach Deutschland verschifft worden sein und konnte bis heute nicht gefunden werden. Unser heldenhafter Kämpfer, möge deine Seele ewigen Frieden finden. Gegenüber dem Hängeplatz hat man im Gebäude des ehemaligen deutschen Gerichts, das mit Geldern des Goethe-Instituts renoviert wurde, ein Museum für Mangi Meli eingerichtet. Konradin Kunze hat dafür nach Recherchen zur Geschichte des Chaga Chiefs eine Videoinstallation geschaffen, die an Mangi Meli erinnert. Wir haben Bilder gefunden und wir haben Gegenstände gefunden, die Mangi Meli gehört haben, die hier im Museum liegen. Also die Gegenstände sind in Leipzig, haben wir sie gefunden. Was wir gefunden haben, waren verschiedene Gegenstände, die er abgegeben musste. Im Museum werden sie als Geschenk geführt, aber er musste sie abgeben, als er von den Deutschen besiegt wurde. Weil er hatte ja, als er an die Macht kam, erstmal erfolgreich gegen die Deutschen gekämpft. Die haben ihn angegriffen und wollten an ihm ein Exempel statuieren, weil er zu aufmüpfig war, im Gegensatz zu seinem Vater Rindimandara, der mit den Deutschen Geschäfte gemacht hat. Das wollten sie sich nicht gefallen lassen. Und das waren also die Nachfolger von dem Karl Peters, also kurz nachdem Karl Peters weg war. Das heißt, er hat es geschafft, die Deutschen zu schlagen. Und für ein Jahr war auch Old Moshi also frei dann von deutscher Kolonialherrschaft. Und dann sind sie wiedergekommen mit einer großen Streitmacht, mit den ersten Maschinengewehren, mit Kanonen. Und haben ihn besiegt 1893. Und bei dieser Niederlage sind einige Gegenstände, persönliche Gegenstände von Mangi Meli, an den damaligen Adjutanten des Gouverneurs gegangen. Er musste Elfenbeinzahlungen leisten, er musste seine Leute zur Zwangsarbeit verpflichten, um die Militärstation zu bauen. Er musste den Deutschen und der sogenannten Schutztruppe, also der Kolonialarmee, Essen zur Verfügung stellen, kostenlos und so weiter. Obwohl sich Mangi Meli den deutschen Kolonisten gegenüber loyal verhielt, wurde er im Jahr 1900 von den Deutschen beschuldigt, mit anderen Anführern der Chaga eine Verschwörung zu planen. Andere Quellen sprechen von einem versuchten Überfall auf die Militärstation Moshi oder der Weigerung, eine sogenannte Hüttensteuer zu zahlen. Jedenfalls fanden die Deutschen einen Grund, um Mangi Meli zusammen mit 18 anderen Anführern der Chaga in Old Moshi hinzurichten. Als ich das erste Mal nach Old Moshi kam, das war 2015, da gab es den Baum und es gab schon einen kleinen Steinhaufen unter dem Baum. Den hatte Isaria, also der Enkel von Mangi Meli, selber da errichtet, das ist aber schnell wieder zusammengefallen. Und er hat ihm gesagt, er möchte gerne, dass da etwas, ein richtiges Denkmal hinkommt. Das war also sein Wunsch. Und es gab auch ein kleines Schildchen, so ein handgemaltes Schildchen, wo dran stand, so, das ist dieser Baum, an dem Mangi Meli gehängt wurde. Es gab immer schon wieder so Versuche, an diesem Baum das auch sichtbar zu machen. Aber es war dann erst, als wir Isaria nach Berlin einladen konnten, 2018. Boro und wir haben dafür geworben, dass er hierher kommen kann. Und das war mit Tanzania Network, also auch einem Verein, der hier tätig ist. Die haben einen Studientag gemacht und da wurde er eingeladen. Und Gabi ist auch mitgekommen von Old Moshi Cultural Tourism Enterprise. Und dann haben sie beide hier zum ersten Mal, waren sie in Berlin oder in Deutschland überhaupt, und haben davon erzählt. Und da hat er das selber auch noch mal gesagt vor den versammelten Leuten. Er hat gesagt, er wünscht sich sehr, dass unter diesem Baum ein Denkmal steht zu Ehren von Mangi Meli. Und Boro war dann der Erste, der hat die Initiative ergriffen, hat sein Portemonnaie aufgemacht und die 50 Euro rausgeholt und hat gesagt, lass uns doch einfach anfangen zu sammeln und dann machen wir das. Und dann, ein Jahr später, hatten wir das Geld beisammen. Gabi hat dann einen Bildhauer da einen Auftrag gegeben, aber die Vorlage dafür kam eben jetzt von diesem kolonialen Foto von Hans Meyer, weil das konnten wir inzwischen dann schon finden und haben es natürlich Isaria gezeigt und dann war das quasi die Vorlage für das Denkmal. Und Gabi öffnet also jetzt hier die Tür zum Museum. Wir gehen jetzt mal in das Museum rein. Es ist ein kleiner Raum. Und da sind also hier jetzt Fotografien oder Zeichnungen in kleinen formatigen Reproduktionen ausgestellt. Wahrscheinlich wurde die Fotografie 1898 angefertigt von Hans Meyer, der ja als Abenteurer und erster weißer Besteiger des Kilimanjaro gilt, auch kräftig für den Kolonialismus geworben hat und involviert war. Der hat aber auch viel fotografiert und diese Fotografie haben wir gefunden, auch auf der Suche nach Materialien für den Film und für die Ausstellung in Old Moshi. Und ich finde, auf diesem Foto, obwohl es ein koloniales Foto ist, obwohl es im Hof der Militärstation am Kilimanjaro aufgenommen wurde, ist der Ausdruck von Mangimeli doch sehr stark. Man sieht doch den Stolz. Er steht hier nicht als Opfer vor der Kamera. Siehst du den Baum hier? Wir nennen ihn Ngunga. Komm her, mein Enkelchen. Dieser Baum kennt eine Geschichte über meinen Großvater. Hör zu. Sie beginnt vor fast 130 Jahren mit einem Mädchen auf dem Markt. Sie trug gerade Süßkartoffeln nach Hause, als ihr plötzlich fremde Männer auf der Straße begegneten. Es waren Afrikaner, aber sie dienten den Weißen. Es waren Soldaten der deutschen Schutztruppe. Soldat, das bedeutete Rache, das bedeutete Bestrafung. Für die deutschen Offiziere stand der Schuldige fest. Mein Großvater, er war der neue Chief von Moshi. Er duldete keine Deutschen in seiner Gegend. Deshalb hassten sie ihn. Sein Name war Meli. Er hatte genug von den Grausamkeiten der Deutschen. Und so begann der Krieg. Gefördert wurde Konradin Kunzes Videoinstallation, die in der Ästhetik animierter Zeichnungen von Mangimelis Kampf und Tod erzählt, vom Goethe-Institut im Rahmen des Projektes German Colonial Heritage in Tansania. Kunzes Mitstreiter Mboro hat noch eine eigene Familienerinnerung an Mangimeli. Jeder wusste schon von diesem Baum. Es gibt auch Bäume in anderen Dörfern. Aber wir Kinder wussten nicht. Aber es war verboten. Da durfte ihr an diesem Baum nicht ein paar Steinchen werfen oder diese Rind nehmen, weil es ist gut für die Füße zu waschen und sehr gesund auch eigentlich. Da nicht. Warum nicht? Ja, den da. Ja, aber den, das ist ja weit, dieser hier ist ja ganz in der, ne? Nicht. Und warum nicht? Ja, wenn ihr das tut, Blut kommt raus. Und meine Oma hat mir als Kind immer erzählt, der war so stark. Und er ist am Galgen über 6 Stunden lang geblieben, ohne zu sterben. Ich dachte, meine Oma übertreibt. Die haben die Knoten etwa lockerer gemacht, haben ihn zu foltern, dass die Leute, die sehen, wenn sie tut etwas gegen die Deutsche, dann das wird es geschehen. Ein alter Feind Melis warnte die Deutschen vor einer Verschwörung. Meli und seine Verbündeten würden die Militärstation angreifen. In der Nacht feuerten die alarmierten Soldaten ins Dunkel, wo sie Angreifer vermuteten. Bald darauf zog die Schutztruppe los, um die vermeintlichen Verschwörer grausam zu bestrafen. Chief Meli und andere Oberhäupter wurden festgenommen. Gestehe! 19 von ihnen wurden zum Tode verurteilt. Auch mein Großvater Meli. Am Morgen des 2. März 1900 mussten sich die Bewohner Moschis am Mgunga-Baum versammeln. Chief Meli war sehr tapfer. 7 Stunden hing er am Baum, ohne zu sterben. Die letzten Worte von Mangi Meli werden im Schaufenster des Berliner Büros des Vereins Die Koloniale zitiert. Die Zeit ist gekommen, das Kalb zu seiner Mutter gehen zu lassen. Ja. Die Zeit ist gekommen, für den Großen, für den Großen erneut zurückzukehren. Und das ist ein Zitat, das ist natürlich jetzt übersetzt. Das ist ein Zitat, was wir gefunden haben in einem Buch aus den 60er Jahren. Da gab es eine britische Wissenschaftlerin, die hat in der Gegend Oral History, also mündliche Überlieferungen gesammelt, Erinnerungen an die Kolonialzeit. Und dazu gehörten eben auch Lieder. Teilweise sind diese Lieder heute noch bekannt am Kilimanjaro. Und das ist eben ein Zitat aus einem dieser Lieder, die angeblich Mangi Meli selber gesungen haben soll, als er schon wusste, jetzt wird er erhängt. Und hat er so angeblich das selbst gedichtet und gesungen. Auf einer Wachsplatte ist das Lied konserviert, das zu Ehren von Mangi Meli gesungen wurde. Der von Konradin Kunze erwähnte Enkel des Chaga Chiefs, der 94-jährige Isaria Meli, lebt unweit des Museums mit seiner Familie in einem Bananenhain. Er ist einer der letzten Ohrenzeugen von Mangi Melis Geschichte. From the date I've been born up to 1939, when my grandmother died, Masinde, she gave me the whole history of his husband. He was the wife of the Mangi Meli. Vom Tag meiner Geburt an bis 1939, als meine Großmutter starb, erzählte sie mir die ganze Geschichte ihres Ehemannes. When she is going to cook, I follow her. She went to cut the grasses for his cow. I was following. Ich war immer in ihrer Nähe, wenn sie kochte oder Gras für ihre Kühe schnitt. Immer erzählte sie mir Mangi Melis Geschichte. Und ich behielt sie bis heute in Erinnerung. From that time up to today. And after that, when I started to school, als ich 1941 in die Schule kam, erfuhr ich über meine Lehrer und Schulbücher auch etwas über seine Geschichte. From the books. Auf Einladung der Rosa-Luxemburg-Gesellschaft war Isaria Meli 2018 nach Berlin gekommen, um nach dem Schädel seines Großvaters zu suchen. Ich habe die Deutschen gebeten, den Schädel von Mangi Meli an uns zurückzugeben. Wir wollen ihn nicht begraben, sondern in einem Museum zeigen, damit alle Leute aus dem ganzen Land herkommen können, um die Geschichte von Mangi Meli zu erfahren. Ich brauche die Hilfe der Deutschen, um den Schädel nach Hause zu holen. Doch wie im Fall von Chief Mkwawa gestaltete sich die Suche nach dem Schädel von Mangi Meli als schwierig. Isaria Meli kehrte mit leeren Händen nach Tansania zurück, hat aber die Hoffnung nicht aufgegeben, dass der Schädel irgendwann doch noch in einer deutschen Sammlung auftauchen könnte. Dann würde er den Schädel gerne in Moshi präsentieren, auch wenn die öffentliche Ausstellung von Gebeinen nicht dem traditionellen Ahnenkult entspricht. Die Suche nach den Schädeln der von den Deutschen getöteten Ostafrikanern dauert an. Die Debatte um Restitutionen von Human Remains und Artefakten aus deutschen Afrikasammlungen steht noch am Anfang. Doch die Ansätze einer neuen Erinnerungskultur sind deutlich zu erkennen. In der Provenienzforschung arbeiten deutsche und tansanische Wissenschaftler zusammen. Zivilgesellschaftliche Initiativen fördern das postkoloniale Bewusstsein. Und die ethnologischen Museen arbeiten an der Dekolonialisierung ihrer Ausstellungen. Dem anhaltenden Engagement von Historikern, Aktivisten, Künstlern und Politikern in Tansania wie der Bundesrepublik ist es zu verdanken, dass das Bewusstsein für die Kolonialgeschichte im ehemaligen Deutsch-Ostafrika wächst. Man erinnert an die Opfer und ermöglicht die Rückgabe geraubter Kunstschätze und menschlicher Gebeine. Die Aufarbeitung der kolonialen Verbrechen macht Hoffnung, dass eine gerechtere Weltordnung erreichbar ist. Es überkamen mich ganz eigenartige Empfindungen des Entsetzens. Eine lange Nacht über den deutschen Kolonialismus in Tansania von Jochen Rack. Es sprachen Miriam Abbas, Gregor Höppner, Martin Engler, Timo Weißschnur, Joachim Schönfeld und Ilka Teichmüller. Ton und Technik Alexander Brennecke. Regie Philipp Brühl. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über Masken, mit denen wir uns verhüllen und hinter denen wir uns verbergen, mit denen aber auch etwas hervortritt, das wir sonst nicht sehen können. In der Urzeit des Menschen war man zumindest sicher, dass sich dabei Götter offenbaren. Seien Sie gespannt. Sie können alle lange Nächte der letzten Monate auch in der Deutschlandfunk-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche.